Moin moin und hallo zum ersten Game One Plauschangriff des Jahres 2010. Hallo. Hallo. Guten Abend. Guten Tag und frohes Neues. Ich bin der Gregor. Ich bin Daniel Budiman. Budiman. Nils Bomhoff. Simon. Du wolltest Bertha Eugen sagen. Nein. Ja. Es war eine... Das ist so gemein, dass ihr mir schon wieder Lustigkeit unterstellt. Ja, es macht aber so viel Spaß. Es war eine lange Silvesterfeier jetzt, zwei Wochen später. Ja. Wenn man die Effekte noch spürt. Zum Glück ist das ein Podcast. Zum Glück ist es ein Podcast und kein Großcast. Also da haben wir alle nochmal Glück gehabt, auf jeden Fall. Ja. Wir sind mal wieder hier zusammengekommen zu einem schönen, netten Podcast. Heute zu einem ganz speziellen Thema, was ich aber noch nicht gleich ansprechen will, denn ich möchte kurz nochmal... Geheimnis. Ist ein Geheimnis, ja. Ich habe euch hier in diese Runde zusammengefärscht, sozusagen, um euch zu überraschen, mit welchem Thema wir weitermachen. Aber ich möchte erst noch kurz darauf zu sprechen kommen, auf den letzten Podcast, das PlayStation One 15 Jahre Jubiläum Super Duper Special, was wir gemacht haben. Ich hab Fehler gemacht. 15 nicht, Stunden ne? lang war es, Fehler? Ich. 15? Ja. Was für ein Fehler? Nö, ich hab mich, nee. Was? Du wolltest mitmachen und das war der Fehler, ich oder? Ich wollte dich aus der Fassung bringen. Also du hattest doch gar keine PlayStation damals. Ich habe gewonnen. Nee, eben. Ist alles in Ordnung. Ist alles okay? Tut mir leid. Ja, wir machen einen speziellen PS1-Cast für Budi, wo er einfach erzählt, welche Spiele er nicht gespielt hat. Ja. Das ist gut. Die hast du dir alle in den Zeitschriften zusammengelesen und die Infos, das wird schon passen. Zu der Zeit konnte ich noch nicht lesen. So, jetzt machen wir. Aber nein, auf jeden Fall der PlayStation 1-Podcast ist dem Feedback zu urteilen wirklich gut angekommen. Also haben wir anscheinend wirklich einen Nerv oder ein gleiches Interessengebiet bei euch getroffen, wie es bei uns damals aus war, dass wir eben mit der PlayStation 1 echt viel Spaß und Lebenszeit verschwendet haben und so weiter. Und wir haben auch sehr viel Feedback von euch bekommen. Wir haben ja letztes Mal eine E-Mail-Adresse eingerichtet, wo sich die Leute oder wo ihr euch dementsprechend an uns wenden könnt. podcast@gameone.de gilt dementsprechend immer noch weiter für Feedback, für Kommentare, für Vorschläge und so weiter und so fort. Und wir haben echt für die PlayStation-Sachen echt viel zurückbekommen, so knapp zwischen 50 und 100 Mails ungefähr, allein für den Cast. Das ist ja auch schon was Besonderes. Und viele haben... Das ist ja fast schade, dass wir alle unsere Mails nicht lesen. Ja. Ja. Ich kann sie ja gerne an euch weiterverteilen. Nein, die werden ausgedruckt. Und die dann direkt geschreddert, kann man eigentlich sagen, oder? Ich muss sagen, wir haben auch eine ganz spezielle Konstruktion gebaut, also unsere Praktikanten haben die gebaut, wo der Drucker in den Schredder reingedruckt ja, es geht so, ist ein Lauf, den ganzen Tag geht das so. Man hört nur drucken, schreddern. Das macht sehr viel Spaß. Aber schön, Gregor, worauf willst du hinaus? Ich wollte nur dementsprechend sagen, also viele Leute haben unsere Begeisterung für die PlayStation geteilt. Natürlich wieder x-fach Titel erwähnt, die wir dort vergessen haben. Ist ja klar, dass wir in dem... Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir nach dem Podcast, also der wirklich lang ging, noch so viele Spiele kriegen, auch als Tipps, wo man sagt, ja stimmt, den haben wir vergessen, das haben wir vergessen. Ja, eben. Allein XCOM. Das war wirklich mein Spiel und ohne das habe ich vergessen. So. Obwohl, das haben wir ja bewusst für heute zurückgehalten. Also echt, bewusst genau. Nicht, aber heute kommt's, ganz groß. Was wolltest du? Was wolltest du sagen, lieber Herr Budiman? Twisted Metal habt ihr auch vergessen. Nee, da haben wir drüber gequatscht. Das war das erste Spiel sogar, darüber, dass wir geredet haben. Das Einzige, was wir verpasst haben, ist, dass du den Cast anscheinend nicht gehört hast. Ja, aber hat er ja nicht. Ja. Aber ich habe euch eine Mail geschrieben. Ja. So, Entschuldigung, jetzt Schluss jetzt. Also es waren einige Sachen, also darunter, was wo ich auch hätte dran denken sollen, ein Titel, der auch recht beliebt war, Frontschweine. Zum Beispiel, weil das war irgendwie, 40 Leute haben gesagt, ihr habt Frontschweine vergessen. Das frage ich mich, warum das so ist, weil eigentlich ist ja Frontschweine nur so eine Art Worms genau, in 3D. Genau, Worms in 3D mit Schweinen. Ich habe das damals testen müssen. Aber es ist auch ein sehr strategischer Titel. Und deswegen kann ich da echt mal ordentlich vom Leder ziehen, weil ich das damals echt testen musste. Und ich fand es aber nicht so gut, hat von mir eine 7 von 10 nur bekommen. Tja. Genre-Fans greifen zu, der Restspielprobe. Ja. So schaut's aus. Kann man sich mal in der Videothek ausleihen. Also kann man sich mal in der Videothek ausleihen, genau. Ja. X-fach Titel auf jeden Fall, die wir dementsprechend natürlich nicht mit Absicht weggelassen haben, aber wir sehen ja, wie groß. Ja, einfach nicht mit Absicht, aber gewollt. Ja. Oder wegen dem mentalen Gesundheitszustand von euch, der nicht mehr ganz gut ist. Ja, du musst vorstellen, das war kurz vor der Weihnachtspause. Ja, das ist egal. Das hat die Leute nicht... Haben Sie also, nicht zu hören. Also auf jeden Fall, was mich in den ganzen Mails nochmal überrascht hat, war dementsprechend, dass nicht nur die Leute, die im unseren Alter dementsprechend damals waren, also Teenager bis hoffentlich erwachsen, die mit der PlayStation dort aufgewachsen sind, dass es quasi wirklich für viele die erste Konsole war, die sie von ihren großen Brüdern, von den großen Geschwistern bekommen haben. Also viele, die gesagt haben, ja, mit 5 meine erste Konsole, die PlayStation hat mir mein Bruder gegeben, habe ich damals gespielt. Also das hat quasi dieses verschobene NES, C64 oder sonst was Erlebnis, das wir damals hatten, haben viele Leute mit der PlayStation gehabt, was mir dann dementsprechend natürlich auch nicht so bewusst war. Sorry, aber solche Leute kann ich nicht respektieren. Ja, wirklich. Du meinst unter 20-Jährige? Ja. Aber ich persönlich fand es sehr schön rückblickend, dass wir mal festgestellt haben, dass der Trant wirklich also sowas von schlecht seine Konsolen gekauft hat. Weißt du, als die PlayStation hat er sich nicht geholt, weil er gedacht hat, der wird nichts draus. Dann hat er sich einen N64 geholt, was die schlechteste Geldinvestition aller Zeiten war. Genau, er hatte GameCube. Ja auch die Augenfäule gehabt für ein Jahr, glaube ich. Ja, oder stimmt sowas. Das auch noch. Er konnte ja auch nicht zocken, genau, weil ich irgendwie seine Netzhaut. Also es war ein ganz. Also ich fand gut, dass wir das mal geklärt haben, weil. Ja, eben. Genauso wie irgendwann eben reden wir auch mal über Bullying-Spiele. Die Leute, das machen wir doch heute, oder nicht? Ja, so, ja, stimmt. Und genau. Ich freue mich schon darauf. Ja, genau. Tatsächlich, können wir eigentlich mal das Thema sagen, für die Leute, die jetzt vielleicht zu Minute 5 vorgespult haben. Exakt. Wie gesagt, das war's zum Feedback vom letzten. Wie gesagt, für den Podcast, ich werde am Ende nochmal sagen, Feedback über den Podcast, wo ihr es hinschicken könnt. Podcast ist gebrandgegeben, wird schon klappen. Aber das Thema heute, eine Sache, die ich denke mal, allen uns irgendwo im Hirn herumgesponnen ist. Ich möchte den... Ja, bitte, Herr Budimann. Ach so, du wolltest ein... Du solltest sagen. Achso, oh, ich Gott. Dachte... Das war sehr Entschuldigung, ja, das war sehr Entschuldigung, nice. Mitten ins Auge. Ich habe wirklich nein, für eine kurze Zeit gedacht, das wäre ein toller Einstieg und es wäre strategisch, aber es hat nicht funktioniert. Ja, man merkt, ihr beide seid, also apropos ihr seid eine super Doppelmoderation. Apropos strategisch, ja, wir haben nicht die richtige Moderationsstrategie hier aufgebaut. Apropos strategisch, das Thema heute, Strategiespiele. Strategiespiele, ganz... ganz konkret, ja, ganz engmaschig geknüpft, aber nee, absolut gar nicht. Strategiespiele. Ich glaube, ja, als Genre reicht das schon, um drüber zu reden, weil es gibt viele Strategiespiele, viele gute, und aber ich glaube nicht, dass jeder von uns alle gezockt hat. Ich schon. Also während ihr so PlayStation 1 gespielt, habe ich alle Strategiespiele gespielt. Die es damals gab. So, das war ein Gedanke von mir, dass wir über dieses Thema dann quatschen, einfach speziell, wo wir nochmal über XCOM geredet haben, was für mich auch damals eben ein großes Ding gewesen ist und einfach Strategiespiele in der Form ein sehr großes und sehr weites Feld sind, dass du... Da kann man ewig drüber reden, ja. Ich glaube nur nicht, eigentlich ist keiner von uns der Hardcore-Stratege, obwohl wenn ich Nils jetzt angucke, also, der guckt schon wieder so, als ob er sagt, darf ich ganz kurz, entschuldigt bitte, also, bitte, um auch vielleicht mal ganz kurz einzuleiten, weil Strategie ist halt ein echt unglaublich offenes Thema, ist ja gar keine Frage. Und deswegen ist, um als Nils als Beispiel zu nehmen, deswegen hat er jetzt nichts gesagt, weil Nils jemand ist, er ist leider so ein ganz schlimmer Stratege. Der hört sich erstmal alles an, nimmt immer alles auf, ist immer ganz still, guckt dann so ein bisschen benommen und man denkt, er ist geistig nicht anwesend. Das sind die Tabletten. Und dann kommt er mit einem Spruch und hat leider oftmals Sachen verstanden, die einem Simon oder auch einem mir oder auch einem Gregor nicht aufgefallen sind. Absolut. Ja. Nee, ich wollte nur sagen, wie weit flächig und wie großflächig du dieses... ziehst in so eine Negativspirale. Lass mich doch loben und damit Einbeziehung genau, deine Schwächen. Warum musst du mich erniedrigen, um Nils zu loben? Ja. Weißt du, wie Spaß macht? Weil er zwei Wahrheiten in einem Satz unterbringt. Und weil ich auch ein Stratege bin? Nein, man Spaß. Ja. Entschuldigung, ich verstehe das so, Götzenbilder muss man halt einreißen. Also wenn irgendwas zu hoch ist, so wie ich, dann muss man da ein bisschen dran sägen. Das ist schon klar. Auch ein Stratege. Strategisch, ja. Und Gregor ist auch ein Stratege. Thema Strategie natürlich. Kann ich vielleicht sagen, dass ich gestern sehr, sehr unstrategisch war und leider weggegangen bin und gefeiert habe und wirklich eine halbe Stunde vor diesem Podcast aufgewacht bin. Und genau die Gehirnzellen, die Spielinformationen gespeichert hatten, sind weg. Also ich habe schon die Entschuldigung für alle Fehler, die mir heute unterlaufen. Naja, okay, aber das heißt ja, du bist ein schlechter Stratege. Unalkoholiker. vielleicht war das ja auch wirklich höflich dir gegenüber uns, damit du uns nicht dann erschlägst mit deinem strategischen Wissen hier. Ja, ich glaube auch, das wird es gewesen sein. Das ist okay. Alles, aber das zum Thema schlechte Strategie, weil man hätte es wissen können, dass ich dann heute mit dickem Kopf und kaputter Stimme hier sitze. Aber das ist ja für euch ganz gut, könnt ihr auch mal glänzen. Richtig, gerade du, Nils. Genau, deswegen, also um auch jetzt vielleicht Gregor wieder die Stimme zu geben und meine Stimme mal abzuschließen. Damit die noch oft genug haben. Ja, sehr oft. Ich hoffe, der Zuschauer hat jetzt verstanden, was Strategie bedeuten kann. im Leben und darüber hinaus. Im großen Bild. Denn Strategie bedeutet für mich auf jeden Fall nichts anderes als verschiedene Informationen, verschiedene Fakten zu sammeln und dann entsprechend umzusetzen. Wie beim Schach halt. Oder wie bei Archon. Oder wie bei Kommandos. Oder nimm, wie bei nicht alles zig vorweg, Milliarden Spielen. Ja, ja, genau. Nimm nicht alles vorweg. Nee, aber auf jeden Fall, als ich die Recherche gemacht habe, also Recherche, ich habe ins Internet geguckt, wie die Spiele alle heißen, ob ich mich an die erinnere oder nicht. Naja, er hat hier drei eng vollgeschriebene Zettel. Genau, das war also meine Realisation, dass es doch wesentlich mehr, sagen wir, erinnerungswürdige Strategiesachen gibt, die du natürlich auch, wie ich gesagt habe, sehr grob fassen kannst, ob du jetzt wirklich speziell reingehst in Rundenstrategie, Hexfeldstrategie, Echtzeitstrategie, Strategie, RPG, Aufbaustrategie und so weiter. Strategiestrategie. Ich kam eben dann zur Realisation, dass Strategie natürlich, du kannst es natürlich auf die Spiele dann beziehen, aber du spielst ja nicht nur in Strategiespielen strategisch. Ich wollte mal kurz allen in der Runde hier kurz fragen, wie für die jeweils, wie setzt ihr Strategie ein in Spielen oder was bedeutet für euch Strategie bei den Spielen? Ist es etwas, was ihr exklusiv, sagen wir, bei Command & Conquer macht oder geht ihr bei allen Sachen auf die eine oder andere Art strategisch ran? Also, Budi? Oh, ich darf anfangen? Ja, bitte. Entschuldigung, ja. Ich entschuldige mich im Vorfeld, das ist auch strategisch. Weil ich muss jetzt dann doch irgendwie relativ weit ausholen. Ein aktuelles Beispiel ist zum Beispiel Fallout. Danke, Nils, dass du dich schon schlafen legst, du Penner. ich habe es ja tatsächlich geschafft, dieses Ding namens Computerspiele jetzt dann doch mal für mich wieder zu entdecken. Und ich habe es geschafft, Fallout anzufangen. Ja. Aber Fallout ist kein Strategiespiel. Ich weiß, dass du ich habe gerade doch erwähnt, dass ich weit aushole. Ah, okay. Auch Bioshock habe ich tatsächlich so gespielt. Ich weiß nicht, woran. Ich weiß, mein Gott. Entschuldigung, ich bin heute sehr kickelig. Kickelig? Okay, passt auf. Rollenspiele oder was weiß ich, Action-Rollenspiele wie ein Fallout, ich weiß gar nicht, Mix aus allem eigentlich, ein richtig gutes Videospiel einfach. Nur gehe ich meines Wissens oder an meiner Definition sehr strategisch vor. Das heißt, ich plane meine Aktionen schon wirklich vor. Ich überlege mir ganz effektiv, welche Items nehme ich mit. Ich gucke mir die Stärken und die Schwächen an von den Items, die ich dann in meinem Gepäck mit rumtrage. Ich überlege mir sozusagen, wie halte ich immer mein Geld hoch, also meine Kronkorken, wie halte ich immer wie sammle ich am meisten? Und anstatt einfach den Spielstrang zu verfolgen, habe ich viel zu viel Spaß daran, total perfide eine Strategie zu entwickeln, wie ich immer overpowered bin. Und damit versuche ich, ohne Cheats oder nichts, sondern ich versuche einfach nur strategisch zu verstehen, wie ich sozusagen immer bestmöglich auf eine Situation vorbereitet bin in Fallout. Und das war bei Bioshock genauso. Ich bin da total perfide mit meinen Medikits umgegangen, mit meinen Plasmiden, mit der Energie und so weiter und so fort. Sobald ich einen Kampf hatte, bin ich erstmal habe ich mich zurückgezogen. Ach, du bist also um Feigling. Für den nächsten Zug. Also strategisch gesehen bist du eher so der Rückzugsmensch. Nee, ich bin eher so Obama-mäßig, weißt du? So nach außen hin gebe ich mich immer so ein bisschen vorsichtig, aber im Hintergrund plane ich. Ja. Also nee, das war ein Scheiß. Ja, du bist so einer, der am Ende des Spiels quasi das Item-Menü komplett voll hat mit 99 von jedem und einfach alle nicht benutzt hat. Das ist mein Problem, soweit komme ich meistens nicht. Ja, das stimmt, kann ich bestätigen. Nein, da hast du aber was Wahres gesagt. Das ist ja so eine typische Fehlplanung, wo man aber denkt, man hat mega die Strategie und am Ende des Spiels merkt man Scheiße. Okay, aber all die Sachen nicht benutzt. Wie gesagt, deswegen, ich habe ja bewusst irgendwie außen vor, also den Bogen sehr hoch oder weit gespannt, sagen wir so, aber ich bin auch echt ein großer Verfechter von Echtzeitstrategie spielen. Ich finde das großartig. Aber auch von rundenbasierter Strategie. Deswegen habe ich halt dieses Beispiel von Fallout gebracht, weil eigentlich hast du ja deine Kämpfe in einer Echtzeit. Oh, klar, du hast das Wertsystem da, aber trotzdem, das ist für mich ein Mix zwischen, wann tretet meine Strategie, die ich im Vorfeld erstellt habe, in Aktion und welche Konsequenzen trägt sie. Man könnte bei StarCraft nur als Beispiel, weil ich bin immer noch nach wie vor ein unglaublicher StarCraft-Fan, weil StarCraft ist für mich eines der genialsten und ausbalanciertesten Echtzeitstrategiespiele, die es jemals gab, die es immer noch gibt, sagen wir so. Deswegen weine ich jetzt auch schon, wenn ich an StarCraft 2 denke. Und diese Form von Echtzeitstrategie, zu wissen, wie setze ich Makro und Micromanagement sozusagen gleichzeitig in dem Moment wirklich perfekt ein, dass meine Strategie im wahrsten Sinne des Wortes, egal welche Strategie die Gegner fahren, am besten aufgeht. Ja, aber das ist ja gerade Strategie, dass du dich halt anpassen musst. So. Ja, eben. Bringt ja nichts, wenn du deine Strategie schon im Kopf hast und dann kommt aber irgendwie exakt das, womit man nicht rechnet. Richtig. Wer dann nicht umschalten kann, der ist verloren. Genau, ja. Also deswegen hättest du hast ja gestern Abend zum Beispiel auch bewusst viel getrunken. Ja, damit ihr heute das ist deine Strategie, ja, sag ich ja. Eben. Ja. Und das ist so StarCraft auch. Ja, ich finde jetzt Strategie, Also das Strategie kommt ja von Strategie. Man hat die Gier zu gewinnen und den Gegner zu vernichten. Und ich glaube, Strategie ist auch das Fehlen von Action. Also so Fallout und Bioshock kann man natürlich, geht man überall strategisch ran irgendwo, aber wenn du es wirklich runterbrichst auf den Urbegriff Strategie, musst du alles, was so actionlastig ist, eigentlich wegkürzen. Das heißt, alles, was Aiming ist oder was Joypad-Skill ist, musst du eigentlich wegpacken, weil bei Strategie kommt es nicht darauf an, wer ist mit seinen Fingern am besten, sondern wer ist mit seinem Kopf am besten. Risiko zum Beispiel ist für mich ein klassisches Strategiespiel. Ja. Civilization ist ein klassisches Strategiespiel. Wo du eben wirklich nur planen musst, okay, wie das mache ich da, das mache ich hier, das mache ich so. Und wo vielleicht der einzige Action-Faktor der ist, dass du eine zeitliche Begrenzung hast, in der du deine Entscheidung treffen musst, aber nicht deine Entscheidung dann noch umsetzen musst in irgendeiner körperlichen Form. Das ist für mich dann nicht mehr wirklich Strategie, sondern Strategie ist für mich nur Mindgame. Naja, ja, mehr so den Leuten im Panzer sagen, dass sie jetzt mal schießen können, aber nicht selbst. Ja, ich finde, das macht ja auch die großen Strategen aus, dass natürlich sie nicht vorne an der Front sind. Eben, ja, also ja, schießen. Ja, also das, deswegen finde ich zum Beispiel auch Echtzeitstrategie schon wieder einen Schritt weg von der reinen Strategie, weil du nämlich deine taktischen Überlegungen in Einklang bringen musst mit der Umsetzung, was Budi gerade mit Makro und Mikro meinte. Ja, ich musste mich, selbst der brillanteste Stratege kann ja zum Beispiel bei einem StarCraft daran scheitern, dass er quasi die Einheiten motorisch befehlen muss. Ja, na gut. Zeitlich, ja, unter Druck. Also man kann festhalten, es sind völlig eigentlich unterschiedliche Schuhe. Man braucht für Echtzeitstrategie eine andere Strategie als für Rundenstrategiespiele. Würdest du das so sagen? Man braucht eigentlich gar nicht eine andere Strategie, man braucht nur noch einen zusätzlichen Skill, nämlich den, dass man wolltest du uns jetzt eigentlich nur absprechen? Darum ging's. Nein, es ging. Der Gregor hat doch ganz am Anfang mal so gefragt, wie wir unseren persönlichen Strategiebegriff definieren. Und da ist es bei mir eben so, dass ich sagen würde, dass Echtzeit schon wieder so eine Action-Komponente hat, weil du dann unter Druck bist, weil du dann zum Beispiel bei einem StarCraft, bei einem Warcraft wird es noch schlimmer, da musst du deinen Helden noch managen, da musst du den dahin schicken, da musst du den dahin schicken, bla bla bla. Und das ist schon wieder so eine Komponente, die eine andere Fähigkeit abverlangt. Ja, aber trotzdem, das ist falsch. Was ist falsch? Also, nee, wollte ich nur so sagen. Ja, was meinst du? Was davon ist falsch? Letztendlich bin ich tatsächlich auf deiner Seite ausnahmsweise mal, Simon. Es gibt keine Seite, das ist die Definition, natürlich, gar keine Frage. Und da gebe ich dir auch absolut recht. Also Strategie ist die Fähigkeit bzw. die Funktion, bestimmte Schritte im Vorfeld zu analysieren und für die nächsten Schritte vorzuplanen. Schach. Archon, als Beispiel oder sonstiges. Ja, das heißt, rundenbasierte Strategie, Risiko als Brettspiel, als das, was du meintest, das bedeutet Strategie für dich, ist ein rundenbasiertes Spiel sozusagen. Die ganzen anderen Elemente mit Echtzeitstrategie oder auch Wertsystem aus Fallout, um ganz kurz auf mein Beispiel zurückzukommen, da kannst du verschiedene Sachen auswählen etc., das verschleiert letztendlich genau das, nämlich den Kernpunkt, dass du verdammt viel nachdenken musst, bevor du etwas tust. Sozusagen. Ja, aber du kannst nicht alles abdecken mit Überlegungen, mit Strategie, mit Gedanken. Mit Planung kannst du gar nicht alles abdecken, weil du nicht weißt, was der Gegner macht. Du kannst nur sagen, in Rundenstrategie, ich gehe davon aus, da passiert jetzt das und das, wahrscheinlich gewinne ich und dann ziehe ich da hin und habe da meine Front und überhaupt. In Echtzeitstrategie gefällt mir persönlich, ich mag beides, aber Echtzeitstrategie finde ich einen Ticken geiler, eben wegen dieser Action-Komponente, weil es eben einfach, ich habe da meine Armee und ich kann die komplett aufbauen und dann angreifen oder ich kann zu jeder Sekunde der Schlacht kann ich sagen, okay, jetzt greife ich einfach mal mit dem, was ich habe, an und guck mal, wie weit ich komme. Oder kann mir eben wirklich Taktiken überlegen. Das ist einfach viel echter. Also ich überlege nicht, ja, ich schiebe jetzt meine Einheiten rüber und dann warte ich die Runde ab und gucke, wie es danach aussieht, sondern ich muss aktiv wirklich genau überlegen und dann musst du jede einzelne Einheit. Meint ihr das auch gar nicht wertend? Nein, was du eben jetzt mit Action-Komponente meinst, das ist halt schon wieder so ein verwässert die Strategie an sich. Ist aber die Frage eigentlich, ist die richtige Strategie die Strategie, dass man eben so am Planungstisch sitzt und seinen Leuten nur die Befehle gibt und dann abwartet, was kommt? Oder ist es nicht eher so, wenn heute Kriegsführung ist, ich meine, ist es nicht so, dass das parallel läuft, dass da irgendwie im Kommandozentrum irgendwie der Führungsstab zusammensitzt und sich Live-Feed anguckt, ja, von den Soldaten, die gerade kämpfen? Ich weiß nicht, wie das ist. Ja, sagen wir mal so, wenn du mit Napoleon an Halo, Halo Wars spielst, wirst du wahrscheinlich gewinnen, obwohl Napoleon der bessere Stratege ist. Nee, das stimmt gar nicht. Ich weil der Halo nicht Wars bin definitiv ich der bessere Stratege. Ja, würde keine Ahnung haben. Du kennst seinen Gamertag vielleicht nicht. Vielleicht hat er ja so einen großen Gamerscore. Dann. Nappi. Aber nee, das ist total verständlich. Also je nachdem, wie man, ob man jetzt Echtzeitstrategie oder Rundenstrategie bevorzugt, und ich sehe mich persönlich auch eher im Lager der Rundenstrategie. Nee, clever. je nachdem, wie man sich auch am ehesten strategisch da entfalten kann. Natürlich diese Action-Komponente, die reinkommt. Man kann es, ich meine, Budi hat es schon angesprochen, das wäre auch, glaube ich, der Einstiegspunkt gewesen, womit wir jetzt gleich in bestimmte Strategiespiele. Wir sind ja nach 15 Minuten endlich gefunden. Ja. Natürlich, es war wichtig, erstmal zu sehen, wo wir überhaupt dann hier dementsprechend stehen. Und wir sehen mich doch nicht so ernst hier. Stimmt, du bist noch. Ihr rechtfertigt euch die ganze Zeit. Was ist denn los mit euch? Wir erklären uns den Zuhörern gegenüber. Ja, damit das brauchen wir nicht mehr. Und brauchen uns wir nicht selber mehr, ne? Auch. So. Die hören ja sowieso zu. Eine schöne Frisur, Budi. Wo war ich denn jetzt? Also je nachdem, ob man jetzt eher der rundenbasierten Strategie oder der Echtzeit dort dran ist. Ich meine, Budi, du hast es schön verglichen eben. Ganz am Anfang, wenn man Strategiespiele auf Computern dann im Entstehen hat, da waren das eben Umsetzungen von Brettspielen, ne? Also Brettspielen, der Schach speziell. Ja. Na, wenn du solche Geschichten hattest wie Archon, richtig ausgesprochen? Archon kam 83 raus. Das war quasi so eine Art Schach, aber mit anderen Figuren. Ja. Ne? Du hattest dort nicht deine Könige und Türme und Läufer und wie die alle heißen, sondern du hattest Prinzessinnen und Schamanen. Nee, Schamanen, glaube ich. Ne? Prinzessinnen? Ich weiß es nicht. Es ist Summon Elementar. Der Phönix. Das waren wirklich großartige. Das war. Ich weiß echt nicht, wie alt ich war. Und ich habe tatsächlich im Spiel, ich meine, mich erinnern zu können. 83, du warst null. In meiner Realität war es. Nein, wir hatten ja 64. Und in meiner relativen Realität habe ich auch gar nicht so schlecht gespielt. Und ich meine auch ab und zu gewonnen. Was mich da einfach nur zu der damaligen Zeit ganz... Mein Gott, ich habe Archon früher kennengelernt als Schach. Das ist kein Witz, weil ich... Du Nerd. Ja, danke schön. Oh, jetzt habe ich mich entlarvt. Ja. Aber für mich war das ein unglaublich geiles Spielprinzip einfach nur. Und natürlich ist es in der Theorie das gleiche Prinzip wie ein Schach, nur eben anders umgesetzt. Ein bisschen actionreicher sozusagen. Erklär's mal ein bisschen. Da war ja nicht nur auf dem Schachbrett, sondern glaube ich auch noch mal ein bisschen mehr Action, die du da machen kannst. Ja, es gab noch Energiefelder oder sonstiges, aber es gab dann noch mal den zweiten Teil, Archon 2, aber wir starten jetzt erstmal mit Teil 1. Mhm. Und letztendlich war es Schach mit anderen Spielfiguren. Das heißt, anstatt eines Pferdes hattest du, das halt entsprechend diese L-Form springt, wie bei Tetris-Block sozusagen, hattest du einen Phönix oder statt Bauern hattest du halt, wie heißen die denn nochmal, so Bogenschützen, sowas in der Art. Das heißt Fernkämpfer. Du hattest einfach andere Parameter als das Schach, weil es natürlich, in Anführungsstrichen, virtuell möglich war. Und das hat es für mich dann so spannend gemacht. Das heißt, es war einfach der gleiche strategische Ansatz, das gleiche Spielprinzip, nur halt entsprechend anders verpackt. Und hat damit nochmal so eine andere Relevanz reingebracht, für mich auf jeden Fall. Das heißt auch andere Strategien. Zumal ich, und das muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, deswegen, ich war sehr jung, als ich das Spiel gespielt habe, ich glaube, ich habe eher auf die Effekte null. Geachtet. Ja, genau. Ich habe eher auf die Effekte geachtet, als jetzt auf das, was man eigentlich beim Schach tut. Das heißt, dass du, bevor du anfängst, dich schon auf eine Strategie festlegst und es Teil deiner Strategie ist, die Bewegungszüge oder die Aktionen deines Gegners schon einzuberechnen. Mhm. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe immer nur reagiert, anstatt das zu tun, was Strategie und was das Spiel eigentlich auch sozusagen hervorbringen will, nämlich dass du deine Schritte im Vorfeld planst. Das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe einfach nur zick, Bling zick, zick. Bling und Phönix und Summon Elementar gesehen und das war großartig. Ja, ungefähr so wie du Archon spielst, was ich nie gespielt habe, habe ich Battle Chess gespielt. Und zwar habe ich da auch immer nur gespielt, also ich wollte halt einfach sehen, wie es aussieht, wenn die Dame, die irgendwen schlägt, ja, also die Königin den Dings schlägt, irgendwie den Läufer oder so. Weil es war ja immer was anderes, weil immer eine eigene Animation, das war ja immer, also es war klar, wer gewinnt. Ich habe bis zuletzt immer gehofft, dass doch mal vielleicht der andere gewinnt, der eigentlich nicht gewinnen kann, so von der Kopf Schach her. Genau. Ja, nee, einfach dieses, es geht ja immer hin und her und du denkst, okay, jetzt, nee, doch nicht. Eben für die Leute, die es nicht kennen, eben Battle Chess, ich das meine, kennt es ist, jeder. Es ist vertrau nicht drauf. Ne? Es ist im Grunde wie dieses Schach in Star Wars. Nee, wie in das Harry kennt Potter. Auch jeder. Wie in Harry Potter, was gibt's denn da? Stimmt, ja, die kämpfen Harry Potter, da kämpfen noch die Figuren, sind noch dann animiert. Ja, aber Star Wars hatte das viel früher und viel cooler. Ja, gut. Entschuldigung, aber hast du recht. Aber das war so eine Möglichkeit, um ein Spiel, was eigentlich schon sehr mondän zu dem Zeitpunkt, ich glaube, wann kam es raus? 89, Battle Chess. gab es natürlich schon einige Schachspiele auf dem Computer und natürlich das richtige Schach eh gar nicht zum Vergleich, aber um sagen zu können, jetzt nochmal richtig Schach, wo die Figuren miteinander kämpfen. Ja, warum nicht? Also trotzdem richtiges Schach. Es hat ja die exakten Regeln. Es war ja nicht eine abgedatete Version mit Quatschregeln, sondern... Das ist so wie Olympia und unser Beef, so als Beispiel. Das ist ja auch im Prinzip das Gleiche. Was mich im Nachhinein noch so, das ist schon fast schon amüsant, wenn man bedenkt, dass quasi Battle Chess mit seinen aufwendigen Animationen, ich glaube, wenn du das auf dem Amiga spielen wolltest, brauchst du noch eine RAM-Erweiterung und sowas, damit du es alles angucken kannst, fast schon so ein Spiel ist, das die Grafik gepusht hat, ein Schachspiel, ne, dass du ja, dann das dementsprechend dir dann auch die... Ganz schön clevere Strategie von den Entwicklern. Clever. Die haben haben die ja immer gern gemacht, Spiele rauszubringen, die so hart war, dass man irgendwas brauchte dafür, eine Soundkarte, eine dickere... Normalerweise assoziierst du sowas wie mit einem Wing Commander oder so, wo sich viele Leute Wing Commander, einen neuen PC kaufen, aber jetzt nicht unbedingt mit einem Schachspiel. Ja, aber wenn man nicht genug RAM hatte, hat Wing Commander damals 10 Minuten geladen, bis man im Cockpit war. Das ist einfach lächerlich. Also 10 Minuten. Da kaufst du für 2000 Mark. Ja, aber die 10 Minuten hast du damals nicht als 10 Minuten wahrgenommen, sondern du saßt wirklich 10 Minuten davor und hast dich auch gefreut, dass das Ding in 10 Minuten startet. Ja, stimmt. Ja, die müssen ja auch das Schiff erstmal auf die Laderampe rauf und so weiter. Die Vorstellungskraft wurde noch nicht so gefüttert. Konsumverhalten war anders, aber lass uns wieder über Strategie reden. Gehört ja dementsprechend dazu. Aber Battle Chess eben ein gutes Beispiel. So viele Sachen, die Map. Das war der Buzzer. Wir reden zu viel Schwachsinn. Ja, du musst nicht aufmachen, Bulli. Du musst hier jetzt. Oh, Entschuldigung. Ups, Entschuldigung, das war ich. Aber dementsprechend, neben diesen ganzen Brettspielumsetzungen, wie eben Schach oder Varianten von Schach, also Archon für dich eben, also es gab später nochmal ein Gameboy-Spiel, was ich gerne kurz erwähnen will. Das hieß. Ich mach mal auf. Mach mal kurz auf, bitte. Ein altes Gameboy-Spiel, das hieß Castle Quest, falls irgendjemand drüber gestolpert ist. Das ist quasi auch Archon, also Schach mit anderen Figuren, mit anderen Regeln und so weiter, was ich immer sehr gerne gespielt habe, aber ein relativ seltenes Ding. Also ich wollte es nochmal kurz in dem Zusammenhang mit erwähnt haben. Aber wenn man noch weiter zurückgeht, also es gibt natürlich jede Menge Spiele, die schon strategische Elemente haben, aber eins, was ich so quasi als einen der Urväter dann nochmal dazu bringe, ich weiß nicht, ob jemand von euch das gespielt hat, das war Mule, 1983. Da klingelt sowas, ich habe es nicht gespielt, aber das ist schon ein bekanntes Ding, oder? Also Mule ist so ein, ich habe es auch kurz damals gespielt, also ich habe mich nochmal ein bisschen schlau gemacht, eben wegen der geschichtlichen Bedeutung als eines der ersten frühen Strategiespiele und auch eines, das heute noch gespielt wird. Also es gibt Fan-Webseiten, wo die Leute, da gibt es Leute, die gegeneinander online spielen, die sich das so eine spezielle Version zusammenprogrammiert haben, die schon über tausende von Matches gegenseitig gemacht haben. Das ist so eine Art... Multiplayer, Echtzeit, Kolonisierung eines Planeten, Strategiespiel. Man muss sich vorstellen, du bist auf dem Planeten Irata, Atari rückwärts, haben sie den genannt, du landest auf dem Planeten dort und hast dein Mule. Und Mule steht im Spiel für, ich habe es mir auch aufgeschrieben, für Manchester United Elemente. Ja. Nein, Multiple User Labor Elements. Und es sah im Endeffekt aus wie so ein dieser Walker, diese AT-ATs aus Star Wars auf dem Bildschirm. Also es war so eine Art Packesel, mit dem du nach Mineralien geforscht hast. Ja. Du bist auf einem fremden Planeten gewesen, hast nach Mineralien geforscht mit dem Teil und hast damit gehandelt an gewissen Tagen, wo du dann auf dem Markt konntest. Und das Besondere daran war, du hast das eben nicht alleine gemacht, sondern da waren bis zu 4 Spieler gleichzeitig dran, ob menschliche Spieler oder vom Computer. Und es war so eine Art wirklich Mischung aus Strategie, aus schon Echtzeitstrategie, wo man gegenseitig auch sich zum Beispiel mit bestimmten Spielern verbinden konnte beim Handeln und aber die anderen übers Ohr hauen konnte beim Geld rausholen und so weiter. Soweit ich mich erinnern kann, war Mule aber trotzdem rundenbasiert. Das war ja nicht Echtzeit, sondern es hatte eine Echtzeitkomponente, die dazu kam. Ja. Muss man sich auch zusätzlich kaufen. Genau. DLC war das damals, die Echtzeitkomponente. Auf jeden Fall, weil irgendjemand von euch wahrscheinlich nicht gespielt, wirklich, ne? Also ich hab's mal gesehen auf YouTube, da gibt's zu fast jedem Atari 2600 Titel irgendwelche. YouTube. Ist das neu? Nee. Da gibt's schon ein paar Wochen. Ja. Ja, und da habe ich das gesehen. So, wollte jetzt noch jemand lustig sein? nein, absolut nicht. Warte, absolut nicht, bitte. Kurz. Nee. Entschuldigung. Nein, bitte. Ja, das war's jetzt. Das ist jetzt die große. Der Gregor erzählt was zu Mule. Ich habe was bei YouTube gesehen. Wieso erwartest du denn immer das gleich? Das kann ich zu allem sagen. Der Gregor hat doch gerade gefragt und hat doch gerade gesagt, ihr kennt das wahrscheinlich alle nicht. Und da habe ich lediglich gesagt, doch, ich hab's mal auf YouTube gesehen und bin deswegen mit der Grafik und dem Spielprinzip bestens vertraut. Ja, darauf haben wir gewartet. So. Und was heißt das für dich? Es heißt für mich, dass. Ich Mule überhaupt nicht kannte, bis ich dieses YouTube-Video gesehen habe. Danach aber hin und her gerissen war, in Ekstase. und mir bewusst wurde, dass viele Menschen das Spiel weltverändernd fanden. Deine Welt hat ja ein ganz anderes Spiel verändert, was vielleicht ganz gut passt. Civilization. Ja, da kommen wir noch zu. Hast du mir erzählt? Ah, komm, Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht schon wieder vorgreifen. Das Thema, was ich, deswegen hatte ich mehr oder weniger, so wie ich Mule halt verstanden hatte damals. Ich kann mich auch erinnern, dass irgendwer das mal bei uns in einer Sendung ausgraben wollte. Gunnar wollte das tatsächlich ausgraben. Gunnar wollte das ausgraben, obwohl er ist doch noch jünger. Ja, obwohl er 89 geboren. Nee, war ein Spaß. Deswegen komme ich darauf, weil letztendlich ist Mule ja eigentlich auch so ein Vorgänger von vielen Browser-Games wie O-Game oder wie irgendwas etwas anderes, die halt auch Echtzeitkomponenten drin haben. Ja, da kann man aber auch echt sagen, Kaiser. Ja, stimmt. Ist wahrscheinlich klar. Davor, oder? Ist wahrscheinlich von müsste vor auch früher. Mit Anfang, Mitte 80er ungefähr. Ich meine, auch da musst du auch deine Ressourcen zusammenhalten, gleichzeitig, weißt du, den Pöbel irgendwie einigermaßen ruhig halten und so. Scheißtür da hinten! Ich überlege gerade, ob wir hier diesen Buzzer rausreißen sollen einfach. Ja. Wahrscheinlich. Na gut, egal. Nee, wir machen hier klingelt es auf jeden Fall ab und zu mal. Entschuldigung. Der Buddy ist schuld, ja. Ja, auf jeden Fall Mule, eine der frühesten Geschichten, womit mir Mule immer verbunden war im Kopf. Dementsprechend, das war ein Spiel, was damals in der Powerplay immer sehr hoch gehypt wurde. Ne, so Ende der 80er, als die Powerplay-Zeitschrift so ihre Top-Listen immer gemacht hat, was sind die besten Spiele. Ist natürlich auch da schon ein älteres Spiel gewesen. Ende der 80er, Anfang der 90er war immer eins, wo selbst viele Jahre schon damals danach, ne, 7, 8 Jahre nachdem es rausgekommen ist, immer noch hochgehalten wurde in den Top-Listen als eins der besten Strategiespiele. Entschuldigung, ja, jetzt weiß ich wieder, wo ich etwas über Mule gelesen habe. Ja, das war in einer alten ASM-Zeitschrift und die haben da einen Bericht über den Entwickler gebracht. Ja, mir ist leider der Name entfallen. Das Dan Bunton, so hieß er damals jedenfalls. Jetzt, genau, er hat eine Namensänderung, dankeschön. Ja, das bitte? Nein, weiß ich nicht. Dan Bunton. Denken sich das doch gerade aus. Und er hatte ein Pferd, ja, namens Johnny. Saber Rider. Du kannst ja mit diesem Argument, er hatte eine Namensänderung, kannst du ja jeden Namen kennen. Wer hat 1972 den Mount Everest als 24. Mensch der... Johnny Backslash. Aber der hat vor seiner Namensänderung. Wie er jetzt heißt, weiß das ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Aber seinen Originalnamen kennen. Also wenn ich euch die Namensänderung sage, dann würdet ihr auch vielleicht verstehen, warum er den Namen geändert hat. Denn er hieß Dan Bunton und danach hieß er Danny Bunton. Dementsprechend, weil die Geschlechtsumwandlung dann durch war. Ja. Danny. Ja. Danny ist auch immer Danny. Er hat sich, wie der eine Wachowski. Genau. Typ. Rita Wachowski. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass auch dort in diesem sehr alten ASM-Heft sozusagen das Spiel unglaublich groß betitelt wurde, weil das viele Türen geöffnet hat von der Art und Weise. Von dem Entwickler, der früher ein Mann war. Richtig. Entschuldigung. Also ich hätte das so beworben. Entschuldigung. Ja. Ey, damit kannst du eine halbe Seite schon mal füllen in der Zeitschrift. Ne? Aber jetzt geht auch noch das her. Es tut mir wirklich leid. Es ist denkbar unprofessionell heute. Mein Handy ist denkbar. An. Sekunde. Ja. Hätte man sich denken können. Moment, da kann ich ja währenddessen mal kurz aufs Papier hier drauf schauen. Machen wir. So, wir waren also, bei Mule. Wir schließen Mule ab, weil es keiner kennt. Eben, aber einfach... Es musste mal erwähnt werden, einfach der historischen Bedeutung dementsprechend, weil es, denke ich mal, einfach mal ein Strategiespiel schon zu der Zeit war, das damals mit dem Thema Strategie anders umgegangen ist, als eben ein Archon, was nur die Schachformel dann dementsprechend erweitert hat. Und bei meiner ganzen Durchsicht jetzt in welche verschiedenen Titel es hier gibt, ich habe eben eine kleine Auswahl getroffen. Ich meine, jeder von uns hat noch die einen oder anderen Titel, die bestimmt dann zwischendurch einem einfallen werden. Ich werde meine ganz sicher nennen. Ja, klar. Wir bringen mal ein bisschen Ordnung rein hier, Gregson, das macht, glaube ich, Sinn. Absolut, also das können wir hinten dran noch gerne dann machen, ne, wenn dann irgendwas uns dann dementsprechend noch gefehlt hat. Aber ich würde das gerne dann so aufziehen, damit wir ein bisschen Ordnung haben, dass wir das eben einmal ein bisschen getrennt haben über die Spiele, über die wir reden, je nach der Kategorie, ob es jetzt rundenbasiert, ob es jetzt Echtzeit ist und so weiter. Und ich würde gerne mit rundenbasierten Geschichten starten. Ne? Ich meine, bevor wir zu Civ kommen, das wird dann das große Teil sein, wo wir, denke ich mal, am längsten drüber reden. Nee. Größte Teil wird XCOM sein, wo ich am längsten drüber rede. Ja, ich habe es befürchtet. Nein, XCOM ist ja auch dementsprechend ein tolles Spiel. Aber rundenbasierte Geschichten, eine Sache, die ich am frühesten mit rundenbasiert dann miteinander verbinde, das sind Sachen, die ich damals auf dem Amiga gespielt habe, Battle Isle und History Line. Und, Battle Isle, ja, kenne ich die. Da war so lange Werbung in ASM, Powerplay und Co. Da war wirklich über Jahre hinweg habe ich da Werbung gesehen zu. Eben, es war eins dieser. Eigentlich war das komplett abgeschaut, das Konzept. Wenn man also damals schon dementsprechend japanische Spiele zum Beispiel gespielt hat, da gab es von NEC für die PC Engine damals Nektaris hieß das, oder auf der US-Version dann Military Madness. Das war quasi essentiell genau genau Battle Ivy funktioniert. Hexfeld-Strategie. Wollte ich gerade sagen, wegen den Hexfeldern war Panzergeneral davor. Panzergeneral war 93, glaube ich. Oh, oder? Ist richtig spät. Also das hat dann im Grunde ja eigentlich bei Battle Isle geklaut. Genau. Die haben sich alle dann quasi bedient. Nacheinander befruchtet, was das angeht. Eben die Battle Isle ist natürlich eins, was uns hierzulande als Computerleuten dann dementsprechend präsent war, weil es wurde in Deutschland gemacht von Blue Byte. Ich glaube, die sind später wohl in Ubisoft oder sowas aufgegangen. Aber es war vom Konzept her eben komplett bei diesem Nektaris geklaut. Und was das zum Beispiel eben gemacht hat, dass du zwei Parteien hattest, rundbasierte Strategie, und das Feld war eben diese Hexfelder, also Sechsecke, aufgeteilt, wo man seine Einheiten hatte und man bestimmte Felder ziehen konnte. Und wenn die dann aufeinander getroffen sind, dann hast du diesen berühmten Splitscreen, also wo du auf der einen Seite heute noch in Advance Wars und zum Beispiel, der genau in Advance Wars so genauso drin ist in der Form, natürlich da ohne Hexfelder mittlerweile, aber diesen Split, wo dir dann visualisiert wird, wie die Einheiten miteinander kämpfen. Oft hattest du bei Sachen nur, wenn du die Einheiten aufeinander ziehst, dann werden die Werte ausgerechnet, eine gewinnt, eine bleibt über. Dort konntest du dann visuell auch mal sehen, wie die... Ja, genau, man hat zum ersten Mal so ein bisschen auch Kino-Feeling, sag ich jetzt mal, gehabt, auch wenn das natürlich nicht wirklich so aussah. Was auch nochmal deutlich gemacht hat, wenn du mit einer Infanterie an einem Panzer oder sowas gegangen ist, da siehst du schon, da laufen die drei Soldaten hin und von der anderen Seite kommt der Panzer dort an, ne, okay, man hat eine Chance vielleicht, da den Panzer nochmal wegzuballern, aber im größten Teil, du siehst es ja schon, dass der Panzer dort kräftig sein wird. Ja, man sieht schon, links Panzer, rechts Leute. Da gibt es übrigens ein Remake zu auf Xbox Live. Kann man sich für umsonst die Demo mal ziehen, für alle, die das jetzt damals nicht Battle gespielt haben. Battle Isle oder mal welches meinst du? Ich meine, es ist Battle Isle. Ein Battle Isle Remake. Da hätte ich ja mal, das wär ganz cool. Gesagt, richtig Bock drauf. So. Ja. Mir das mal runterzuladen, wusste ich gar nicht. Also es gibt ja diverse von diesen Hexafeld-Strategiespielen, wie eben schon erwähnt, und ich meine, aber es ist Battle Isle. Vielleicht ist es auch ein anderes. Müssen wir mal nachgucken. Das wäre auf jeden Fall eine interessante Sache. Der Unterschied Battle Isle, History Line, warum ich die zusammen genannt habe, sind eigentlich fast schon dasselbe Spiel, eben von Blue Byte rausgekommen. Battle Isle hatte so eine futuristische Story mit irgendwelchem Zukunftsgedöns, kann ich mich noch erinnern. Das wurde auch später dann ausgebreitet in der Zeit, wo dann die Full-Motion-Video-Geschichten über Wing Commander anfingen. Ich glaube, da hat das Battle Isle 3 und 4 später auch mit solchen gefilmten Cutscenes oder so. Ja, das hatte ja, ich glaube, das hat angefangen, ich will nicht zu weit vorgreifen, aber mit Command Conquer 1, was ja die ganzen Einheiten erstmals so cool vorgestellt hat mit Rendersequenzen, wo es so, vor jeder Mission gab es ja so eine kurze Vorstellung von irgendeiner Einheit, was halt im Grunde einfach Hügel fährt. Und weiß nicht, ob das daher kam jetzt oder ob Command Conquer sogar danach war. Ich weiß nicht. Also Command Conquer war 94, 95, glaube ich, der erste Teil. Ja, und war Battle Isle 3. Battle Isle 3 war, ich glaube, 98. Also auf jeden Fall, Battle Isle hat später, also alle Strategiespiele haben später bei Command Conquer abgeschaut, ob es jetzt inhaltlich ist und Präsentation. Das hat ein anderes Flair dazu gepackt. Man hat seine Einheiten mehr geschätzt. Das hatte diesen Miniaturwelten-Style. Ja, natürlich. Das war einer der Appeals, die dann mit der Zeit dazu kamen, dass Strategiespiele nicht diese knochentrockenen, also in Anführungsstrichen knochentrocken, weil das ist das, wofür viele Leute, glaube ich, damals gelebt haben, wirklich akkurate Nachstellungen. Du hast Panzergeneral zum Beispiel erwähnt. Das war ist hier übrigens, ist das nicht sogar indiziert? Nein. Ist, glaube ich, dementsprechend indiziert. Also sagen wir nichts über die Qualität von Panzergeneral aus, eben nur, dass es ähnlich auf diesem Konzept aufgebaut hat, und ich glaube, konntest du dort alternative Variationen des Zweiten Weltkriegs nachspielen, also wo die Du kennst doch sicher Panzergeneral. Was soll das denn für eine Unterstellung sein? Nein, aber du bist ja ein großer Strategiefan, deswegen dachte ich jetzt, bist auch ein großer... Also natürlich kenne ich das Spiel. Ich kann aber, also das ist im Nebel meiner frühen Erinnerung so ein bisschen Strategienebel-Sachen, ne? Sagt man auch. Ja, Nebel Fog of War, der Fog of Brain War. Genau. Von daher kann ich auch nicht mehr so großartig unterscheiden, aber woran ich die ganze Zeit denken muss, um jetzt vielleicht mal ein bisschen von den Hexafeldern wegzukommen, was auch ein Frühstrategiespiel ist, was auch gut inszeniert worden ist und was sicherlich viele Leute kennen und prägend auf viele eingewirkt hat, ist North vs. South. Oh, sehr gut. Und das hat zum ersten Mal, das hat ja so Action-Elemente tatsächlich dann drin gehabt. Man hatte verschiedene Einheiten, man hatte Kavallerie, man hatte Artillerie in Form von Kanonen, hat den amerikanischen Bürgerkrieg inszeniert, und in der Mitte gab es oftmals einen Fluss oder sowas. Ja, genau, es gab immer diese Brücke in der Mitte und genau. Und da hat man ja in echt, das war im Grunde Echtzeitstrategie, auch wenn es keine richtige Strategie war, aber man hat ja parallel gleichzeitig gezogen. Deshalb habe ich es auch unter Echtzeitstrategie hier vermerkt, damit wir dementsprechend drüber quatschen. Damit sagen will, ist, wir sind wieder völlig falsch. Ja, aber wir können auch gern kurz als Parallelgeschichte, weil das ist zeitmäßig auch eben zu der Zeit gewesen, wo es Battle Isle, Military Matters und sowas gegeben hat. Also auch so 89, 90. North and South auch für mich eines der großen Spiele damals. Ich glaube, das hat jeder gespielt. Das ist ein Spiel, was wir hier immer in die Runde werfen für ein Ausgegraben, also für die Sendung, aber nicht ein normales Ausgegraben, so eine Art, das hört sich dann auch wieder negativ an, also ein Massenausgegraben, wo alle einfach darüber quatschen, wie sie... Stimmt schon, wir haben ja sogar, Simon, als wir in Amerika waren, damals, als wir noch jung und knackig Geld jung hatten und schön und so, da haben wir ja tatsächlich auch ein Remake von North vs. South gekauft, was nicht hier mit dem Code nicht funktioniert hat. Und bisher waren wir einfach zu faul, es auszutesten, dass es halt funktioniert, weil wir keine... Was du meinst, ist quasi der amerikanische Bürgerkrieg als MMORPG, als Multiplayer-Shooter. Genau. Super interessant fand, weil man hat ja nur einen Schuss und so und muss erstmal eine Stunde nachladen. Shooter, ja, genau, für einen Shooter ist es ja mal eine sehr originelle Abwechslung eigentlich, ja. Und das geht hier nicht. Man kann es hier leider nicht spielen, weil es eben vom Regionscode komplett auf USA zugeschnitten ist. So, und es läuft nicht. Und das ärgert mich. Ich habe es gekauft. Inzwischen, glaube ich, kann man es ganz easy oder was inzwischen über Steam runterladen. ja, aber jetzt will ich es nicht mehr. Ich auch nicht. Siehst du? Aber es war ja Nord gegen Süd. Es war halt, also es war Bürgerkrieg. Die Thematik. Aber es war nicht North vs. South als Spiel, so als neues Remake. Leider nicht. Es ist höchstwahrscheinlich, denke ich mal, mittlerweile als irgendwelches Java-Remake oder vielleicht auch als XBLA-Titel. Titel irgendwann demnächst, weil es einfach, glaube ich, auch ein Titel ist, der viele dann geprägt hat, eben früh schon relativ... Ja, und nämlich auch, eignet sich ja auch ganz gut so für kleine Multiplayer-Partien so. Eben, also sogar zu viert das sind so, ich habe auch noch im Gedächtnis so Nachmittage, wo ich mich mit einem Kumpel Sonntagnachmittag hingesetzt habe, dann haben wir North and South gespielt, bis es dann dunkel geworden ist. Ja. Das ist auch, es war damals echt eine Seltenheit, Strategiespiele, ob jetzt Echtzeit oder Runde, ist ja egal, Strategiespiele, die man mit einem Freund wirklich spielen konnte, also der auch neben dran sitzt. Ja, und früher, früher war es ja eher so, man spielt alleine oder wie war das? Man spielt abwechselnd, sag ich mal. Der eine muss an den Rechner und dann kann der andere. Und das ist so der Schachspielgedanke. Ja, ich fand das eigentlich noch ganz okay. Also gibt es eine Reihe von Spielen, gerade auf dem Amiga, finde ich, die zu zweit an einem Computer viel Spaß gemacht haben. Wie zum Beispiel Pizza Connection ist, finde ich, auch irgendwo ein Strategiespiel. Bundesliga Manager. Großartig. Angefangen beim ersten Teil, nicht mehr war als Eishockey Manager. Eishockey Manager kam ja nach BMP. Ja, das ist das, was ich gespielt habe, ungefähr 8 Milliarden Stunden. Aber der erste Bundesliga Manager, der kam ja noch ohne jegliche Grafiken aus und so weiter. Mhm. Das war ja eigentlich ein reines textbasiertes Spiel und das... sowas zum Beispiel sind für mich auch irgendwo Strategiespiele, die man super an einem PC, Alter Schwede, wie viele Stunden meines Lebens ich mit Kumpels zusammen Bundesliga-Manager vor einem Rechner gezogen. Du baust dir ja quasi eine Armee auf aus verschiedenen individuellen Einheiten, in dem Fall Spielern. Ja. Obwohl ich sagen muss, die frühen Bundesliga-Manager-Sachen, also ich habe also das erste noch auf dem C64 dort gespielt und dort, ich habe es irgendwann nicht mehr weiterspielen können, wo ich dann rausgefunden habe, dass wirklich alles sehr, sehr random war, wie die Ergebnisse dort waren. Also oft, du hast einen Spieltag ausgewürfelt, je nachdem, du hast deine Einstellung dort gemacht und du lädst diesen gleichen Spielstand nochmal und lässt den Spieltag erneut auswürfeln. Es kommen komplett andere Ergebnisse raus. Ist natürlich in der Form, kann man sagen, realistisch, weil du kannst ja nicht voraussehen, wie das dementsprechend passieren wird. Aber wenn ich den Eindruck habe, dass egal, was ich mache, nur Zufall dabei rauskommt, das war eine Sache, die mich bei den ersten ein bisschen abgefuckt hat, dass ich dort dann aufgehört habe. Das hat sich zum Glück mit den späteren Sachen, also speziell Eishockey-Manager war für mich eben ein Teil, was nach dem Bundesliga-Manager war schon ein bisschen ausgereift, aber wo ich dann ohne Ende Stunden investierte. Ich habe so viele Saisons durch, ich glaube mit dem ES Weißwasser oder irgendwie so eine Bullshit-Mannschaft aus dementsprechend den neuen Bundesländern damals. Das ist lustig, die kennen wir, um dir das mal kurz zu sagen, wir haben eine kleine Connection, und zwar aus dem kleinen Kaff, aus dem ich komme. Ja. Da gab es auch eine Eishockeymannschaft und nach Öffnung der Mauer sind die ganzen Weißwassers in der ehemaligen DDR und die ganzen Spieler von so Kaderschmieden-Spieler aus Weißwasser sind dann zu uns ins Kaff gekommen und haben für uns gespielt. Und dann gab es einen riesen Boom. Eishockey war immer ausverkauft und irgendwann kamen Kamerateams von RTL und so und haben Berichte gemacht. So riesen, das ganze Dorf war in Rand und Band. Heute interessiert es kein Schwein mehr, aber das war die große Phase des Eishockeys damals. Ja. Eben, damals wurde weitergetragen. Wo war das? Relativ weit im Osten. Relativ weit im Osten, okay. Ja, von hier aus jedenfalls. Jedenfalls, also sowas hier oder Bundesliga-Manager, ich meine Bundesliga-Manager Hattrick, wenn Sie Leute noch damals erinnern, eine der größten Backschleudern. Ja, leider, aber immer noch in meinen Augen mit das beste Bundesliga-Manager überhaupt, weil es nämlich einfach gehalten ist und man nicht, wenn ich heute Bundesliga-Manager angucke, alter Schwede, die Optionsvielfalt, man kann, das ist eigentlich eine Lebenssimulation. Man spielt heutzutage einen Charakter, das ist fast ein Rollenspiel. Man kann entlassen werden, einen neuen Verein, man hat Kinder, man hat Familie, muss das Pony des kleinen Mädchens kaufen und das ist völliger Quatsch. Und das war halt wirklich noch Bundesliga-Manager. Weißt du, was ich meine? Nee, auf jeden Fall. Ihr spielt, das ist doch die Version, die ihr heute immer noch spielt, oder? Ja, genau. Hattrick. Genau. Muss man wirklich dazu sagen, also da der Nils erzählt da keinen Schmuh, der spielt das heute noch, Eddie auch, und haben das auf ihren, wahrscheinlich auch, weil auf den Laptops, die von uns für die Arbeit bekommen, einfach auch nichts anderes mehr läuft. Ich hab's auf meinem Netbook tatsächlich. Ja, natürlich, da müsste es dementsprechend dann auch gut laufen. Ich meine, später mit den Sachen, mit den ganz neuen Managern bin ich bisher nicht wirklich warm geworden. Ich meine, macht ja mittlerweile EA die FIFA-Manager 09 oder sowas parallel, aber ich habe mich mit dem auch noch nicht so richtig beschäftigt. Ich habe die alle nie gespielt. Ja. Fußball und Eishockey und Handball. Also nachdem es Bundesliga, ich glaube, das Einzige, woran ich mich noch ganz gut erinnern kann, dass Anstoß danach dementsprechend ersetzt hat. War auch sehr gut. Anstoß 3. Noch verpackter. Bitte lass uns nicht über Anstoß 3 reden. Der Fußball. Weil das haben wir ungefähr 5 Jahre lang bitte, bei Giga verlosen müssen jeden Tag. Ja, aber Anstoß 3 wurde Anstoß ja irgendwann, 3. Das war ja alles unglaublich verbuggt. Das ging ja gar nicht mehr. Von wem war es? Ascaron oder Ascaron, so, Ascaron, glaube ich. Die Bug-Könige. Genau. Aber sie hatten das erstmal Lizenzen irgendwie, also mehr Lizenzen auf jeden Fall am Start. Ja, so. Es war auch ein anderer Ansatz. Also ich fand Anstoß 1 war damals wirklich eine willkommene Abwechslung. Hat das Genre mal so ein bisschen wiederbelebt, weil das war ja damals alles in fester Hand von Software 2000, die auch den Eishockey-Manager gemacht haben. Und das war mal eine Konkurrenz auf diesem Genre. Und ich fand Anstoß gut. Das war die große Zeit von Software 2000 so. Da habe ich mich eben das von denen auch die hatten ja also die Bundesliga Eishockey Manager, das war ja später alles Software 2000. Ich habe mich mal bei denen beworben ganz früher als Spieletester. Nicht mal eine Antwort bekommen. Ja, das Dumme ist, ich habe auch damals schon gewusst, geschrieben, dass so, nicht gespielt hast. Spieletester, bla. Und wenn nicht, schickt mir doch wenigstens ein paar Poster oder so. Also, wenn ich heute sowas kriegen würde, würde ich auch sagen, ja, komm. Sehr gut. Die sind Jens Onnen Spaß und hier. Werner Krahe, hießen die, glaube ich, ne? Das war sie nicht mehr. Das kann durchaus sein, ja. Alter, Nils. Ja, die standen immer ja, das sagst du jetzt einfach nur so, weißt du? Ja, später umbenannt. Nee, den habe ich auch, den habe ich auf YouTube mal gesehen. Okay, darf ich ganz kurz mal zwischen? Nein, darf ich gerne, weil ich habe jetzt parallel deswegen war ich so still, mal recherchiert, nachträglich noch. Und viele gute Spieletitel. Also ich muss tatsächlich gestehen, 89, da war ich gerade 6 Jahre alt so. Deswegen kann ich bei vielen Sachen nicht mitreden, weil ich war da schon wesentlich klüger, als ihr es wart. Aber ich habe halt den Super Nintendo zu Hause. Kann ich alles rausschneiden. Deswegen, das war extra so gemacht. Aber tatsächlich gab es dann, die habe ich dann im Nachhinein gespielt, die Spiele, 89 kam SimCity raus. Doch mal einfach, ja? Das kommt alles noch. Gregor, könntest du uns vielleicht einfach eine Liste der Spieler geben, in der Reihenfolge, in der du gedenkst, die zu oder, also einfach oder du fängst einfach jetzt jedes Spiel an abzuhaken und wir sagen dann was dazu. Genau. Aber da fehlen sicher noch ganz viele in deiner Liste. Ja. Du hast ja nicht mal Kaiser da drin. Oder können wir jetzt endlich über Kaiser reden? Können wir jetzt über Kaiser reden? So, wir reden jetzt über Kaiser und dann gehen wir zurück zu den rundenbasierten Spielen. Ach so. Zack. Ja, aber Kaiser ist doch auch alt und so. Passt doch gut rein eigentlich. Ja, aber ich glaube, an Kaiser können wir ja auch dementsprechend festmachen, das ist ja wieder eine Untergattung sozusagen, Strategien, also es war die Manager-Sachen, die Fußballmanager gehören da ja auch schon fast in diese Kategorie rein, aber dort war es mehr natürlich. Deswegen fühle ich mich auch gerade so ein bisschen an Kaiser erinnert, weil das, was ich toll fand an Kaiser und an diesen, ja, ich mochte die Fußballmanager jetzt nicht, aber diese ganzen Strategiespiele von früher, die waren alle noch, wie du meintest, so klein und da war alles noch so simpel, das konnte man wirklich easy to learn, hard to master mäßig. Es war leicht, sofort reinzukommen und also gerade bei Kaiser war es ja wirklich so, du musstest ja gar nicht viel machen. Du hast so Jahr für Jahr hast du halt gesagt, den Bauern irgendwie kriegen so und so viel Weizen und so viel wird eingespeichert. Es war ja und alles war auch simpel alles. Auch war dort alles textbasiert natürlich, glaube ich, bei Kaiser. Genau, textbasiert nur mit ein paar Anzeigen, also jetzt keine Grafiken so. Also in den ersten Versionen von Kaiser gab es ja keine Grafiken. Also ich weiß nicht, heute würde ich das, wäre mir das nach 2 Minuten auf dem Handy wahrscheinlich zu anspruchslos, aber damals habe ich das tagelang gespielt, immer wieder geguckt, wie kann man das Volk knechten, bevor sie einen dann rausziehen aus dem Palast, so genau die Grenze abzupassen, wo sie nicht so verhungern, dass sie einen dann meucheln wollen. Das war ja immer die große Gefahr, dass sie einen aus dem Palast ziehen und man dann halt verbrannt wird. Ja, aber als Kaiser muss man ja auch schon so ein bisschen seinem Namen Ehre machen. Und in dem Fall heißt das ja, das Volk muss darben und darf nichts. Ja, natürlich. Und ich selbst behänge mich mit Gold. so siehst du das in und gibst die Schuld dem Spiel und dem System und dem Namen. Nein, oder ja, du solltest, nein, das, also es, heißt wenn, ja, es heißt ja Kaiser und nicht guter Regent oder irgendwas. So, ja? Es heißt Kaiser. Also das heißt, es ich gibt bin der Chef. Gute Kaiser. Nee, das wär ein anderer Teil gewesen, müsste extra kaufen. Aber speziell natürlich sowas wie Kaiser. Ich meine, die Thematik bei Kaiser war es eben, dass du ein Volk regiert hast. Das ist natürlich auch umsetzbar auf viele der vergleichbaren Sachen. Also ein Spiel, das niemand hier gespielt haben wird, von der C64er Zeitschriftendisk oder sowas, Movie Business hieß das. Nee. Kennt kein Arsch. Das hat also wahrscheinlich nur ich programmieren das, so auf das, drei das, Seiten. Das hat wahrscheinlich nur ich gespielt und der Typ, das programmiert hat damals. Gab's nicht auf mal einer, der, habe ich gehört. Gab's auf einer Magic Disk oder Game On? Glaube ich, nicht Game One, sondern Game On, da gab es ja diese C64-Zeitschriften-Disc, die man sich kaufen konnte, wo da eine Zeitschrift auf der Diskette drauf war. Mit Artikeln, mit Tests, mit Demos, mit Spielen und so weiter. Warum und dort machen war wir nicht dieses sowas? Entschuldigung. Das kann man sich im Internet, glaube ich, auch mittlerweile die Images sich nochmal angucken von den alten Sachen. Und dort war ein Spiel Movie Business zum Beispiel sehr ähnlich wie Kaiser, nur dort warst du eben der Manager von einem Filmstudio und hast dort für deine Filme hast du Schauspieler geholt und konntest dann gucken, wie das Boxoffice ist und so weiter. Habe ich auch ohne Ende gespielt, obwohl es auch so eine simple Variante dort war. Im Grunde kann man sagen, das ist so eine Art Genre der simplen Management-Spiele, möchte ich fast sagen, weil im Grunde hat man wirklich nur gemanagt. Man hat halt so ein klares Ziel gehabt. Und es hat mich auch wirklich, also da gab es ja nach Kaiser, gab es ja wirklich so eine Welle an selbstprogrammierten kleinen Sachen. Also jeder hat doch irgendwas in die Richtung gespielt. Auf ich kann jeden jetzt, Fall. Ich kann die Titel jetzt nicht nennen, weil das alles Spiele waren teilweise, die man nicht nennen darf. Ich würde kein einziges nennen. Aber Tatsache war, das waren alles einfach, weil man war halt süchtig danach und wollte unbedingt irgendwie mehr in diese Richtung spielen. Ja. So. Und weil es auch echt Spaß Zeit gemacht lang, hat. Ja, und jeder teilweise haben die Leute einfach Kaiser genommen und haben die Texte umgebaut. Genau. Und ich habe ein neues Strategiespiel gebaut gerade. Genau, schon war es der Piep-Piep-Piep-Test. Ja gut, und so okay, das machen die Entwickler heutzutage eigentlich auch nicht anders. Ja, okay, aber naja, damals konnte das eine Person noch machen, dass man einfach so ein Spiel entwickelt hat. Das habe ich auch gemacht, meinen Namen einfach eingebaut in die Titelbildschirme, als ich es konnte beim C64. Ja, das habe ich auch gemacht. Also das Spiel Gregor genannt und nicht Kaiser, oder was? Ja, Simon Kretschmers Kaiser. Ja, so super war das. Oh Mann. Hier, Spiel. Das ist so traurig, wenn man merkt, alle haben dieselbe Scheiße gemacht. Auf jeden Fall. Ein Spiel, das werdet ihr auch auf jeden Fall kennen, das schlägt in die ähnliche Kerbe, es ist Ports of Call. Mhm, ja. Und ohne Scheiß, also es hat mir echt Spaß gemacht. Und das überhaupt erstmal so weit zu kommen, einen riesengroßen Tanker irgendwie zu beladen und erstmal zu managen und das alles. Und dann bringst du, das hat ja nochmal eine andere Aktion reingebracht. Ja, klar. Nämlich Echtzeit, du musstest das Ding ja steuern. Unglaublich langsam. Was mich immer genervt hat, das waren die Passagen, die mir irgendwann auf die Eier gingen. Da ich meine, das Spiel war ja schon recht trocken. Mhm. Ja. Und von daher ist der Gedanke da, so eine Action-Sequenz reinzumachen, gar nicht schlecht. Aber irgendwann hat es genervt, wenn zum 100. Mal du in der Nordatlantik-Passage Eisberge hattest, oder einparken musstest im Hafen, weil die Lotsen mal wieder gestreikt haben. Alter Schwede. Ey, aber ganz im Ernst, genau das hat den Spielreiz für mich ausgemacht. Und ich weiß noch, was meine letzte Mission war, großer Tanker auf jeden Fall, ich hatte auch Eisberge, ich weiß jetzt nicht mehr wo, das tut mir leid, aber ich musste das Ding einfach einparken und ich hatte alles umschifft, das war richtig anstrengend. Ich habe richtig gearbeitet, weil ich hatte da unglaublich viel drauf. Und dann fahre ich gegen den scheiß Hafen und dann war es vorbei. Ein Pixel. Du denkst so, er steht, und dann bewegt sich nur ein Pixel, pum, und es ist vorbei. Und dann habe ich dieses Spiel ausgemacht. Also das war einfach, das war es dann für mich. Also aber es war trotzdem... Für die Leute, die es nicht da rausziehen konnten, ist eben eine Wirtschaftssimulation damals für den Amiga gewesen, wo du Tanker in verschiedene Häfen, also die Ports of Call, eine Reederei geführt, was später also zum Beispiel Ports of Call, kam hier auch der Patrizia, zum Beispiel gab es dann ja auch. Ja. Später war es so eine... Also war es so eine erweiterte Version fast schon. Ich weiß gar nicht mehr, ob sogar dieselben Entwickler dran saßen. Es war auf jeden Fall auch eins der großen Amiga-Spiele damals. Jetzt gibt es ein Remake zu. Auch vor ein paar Jahren gekommen, zu Ports of Call für alle Nostalgiker. Keine Ahnung, wer das vertreibt, wo man das kriegt, aber... Scheint ja ein Riesenerfolg zu sein. Ich wollte gerade sagen. Ja. Es ist Provision. Sehr nah am Original und deswegen ist es wahrscheinlich auch nicht mehr so erfolgreich. Eben, ja, das eben. Und also speziell so Wirtschaft, also auch bei den Management-Sachen nochmal kurz, um das dann abzuschließen. Also man kann viele Sachen nehmen, wie zum Beispiel auch ein Mad TV, wer sich daran noch erinnern kann, wenn man toll. Den Fernsehsender gemanagt hat mit so total crazy irgendwelchen Animationen. Ich dachte, hat es damals vorweggenommen, wie Fernsehen heute ist. Ja, weil es war völlig mich darauf vorbereitet. Als Inhalt und heute ist es exakt so. Du kannst die Namen direkt sogar übernehmen von dem Dreck, den du damals gesendet hast in Mad TV. Und das würde so funktionieren, es heißt heute ein bisschen anders, aber es ist genau... Es ist dieser Dreck, den man damals lustig, guck mal, was für ein Dreck im Fernsehen läuft. Und heute Clipshow bei RTL nennt sich das. Ja. Naja, traurig genug. Oder auch diese, wie hieß dieses von, ich glaube, das war von Cocktail Vision nachher, diese Dieter Bohlen. Nein, diese Mad-TV-Variante, aber mit komischen Nackedei-Geschichten. Wet oder... Ah, nee, ja, klar, du meinst Wet, wo man mit, dieses... Mit Lula, Polo. Der... Lulu. Lula, Lula? Musst du die nicht bei Giga Lula. Irgendwie mal verchecken sozusagen, hier zum Gewinnen, das große Lulu-Adventure? Also ich hab... Ja, wir hatten bei Giga diese Lula-Figur, die so hässlich aussieht. Weil, also wir hatten die nur kurz, glaube ich, die war irgendwo, egal, auf jeden Fall, weißt, also ganz schlimmes Spiel. Also schlimme Figur, großen, schlimmes ja. Spiel, hat sich super verkauft. Natürlich, Wet's klar. Sexy Empire. Das war's, ja. Ich habe das auch gespielt, aber nur wegen den Möpsen. Eben, haben alle drauf gehofft, dass als Wet für die 360 rausgekommen ist, aber es war ein komplett anderes genau. Spiel. Ne? Es ist auch eigentlich komisch, dass man das Spiel so nennen darf. Also ich meine, Wet ist ja trotzdem allem noch, der Name existiert ja noch, aber ja, war aber egal. Ich kann mir sehr gut vorstellen, also wenn es Cocktail Vision gewesen ist, die dann eben wirklich immer solche Erotik-Games und Adventures. Cocktail? Ich wollte es gerade sagen. Ja, ja, so subtil kann man sein. Wie subtil kann man sein? Das ist eine Penis Productions präsentiert. <Ja. lacht> the Vagina Monologues 3D. Nee, die haben immer solche Sachen, aber die sind sowas von pleite gegangen irgendwann, dass ich glaube... Komisch, die haben nichts gemacht aus dem Erfolg des ersten Wets. Sie haben dann irgendwie auf... Also nur noch auf der Figur Lula, die garantiert nicht Grund für den Erfolg war, aufgebaut. Absolut und nicht mehr auf dem eigentlich ganz guten Management-Aufbaustrategie-Part von Red. Mhm. Also man hat da ja wirklich was aufgebaut, so ein Imperium und im Grunde, wie ich meinte, wie Kaiser mit anderen Texten. Es war im Grunde, es ist dasselbe wie immer gewesen, nur halt, es hat auch wie immer funktioniert. Ja. Für die Gamer. Auf jeden Fall. Lass uns mal in Richtung rundbasiert wieder hingehen, weil ja. Ich glaube, jetzt kommen die zwei, ich glaube, größten Titel, die wir jetzt dann in dem Cast besprechen werden. Civilization einerseits, also ich glaube, mehr ist es Civ 2, was dementsprechend bei den meisten Leuten, oder was Civ 1 war schon richtig dort gegangen, weil Civ 1 war 91 und ich habe immer im Kopf Civ 2 die ganze Zeit, weil der erste ist damals an mir vorübergegangen. Also es ist bei mir anders gewesen. Also bei mir war es Civ 1 und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann ich den gekauft habe. Das war ja damals auch jetzt nicht so wie heute, dass man antizipiert und 47 Vorberichte und Trailer zu einem Spiel hat und darauf wartet, wann das rauskommt, sondern man hat die Dinge am Laden gesehen und wusste jetzt auch gar nicht so genau das einzuordnen. Und da gibt's eine sehr rührselige Geschichte, da werdet ihr vielleicht weinen, wenn ich sie erzähle zu Civilization. Wenn man die nicht schon gehört hat, glaube ich, auf dem Weihnachtspodcast. Kann gut sein. Aber, ja, ich habe sie auch schon gehört. Wiederhole ich ja gerne. Ich habe sie schon mal gelesen. Also fange ich an. Bitte. Damals. Wir sind alle Weihnachten, begeistert. Sagen wir 1992. Ich spiele jetzt Weihnachtsmusik. Kannst du eine Musik reinspielen? Ja. Der kleine Nils. Es ist Heiligabend. Die Erwartungen sind groß an das Fest und die Geschenke. Alles, was ich bekam, ich mach's jetzt wirklich schnell. Alles, was ich bekam, war ein Gutschein. Das war sehr gut. Ich hab. Ja. Alles, was ich bekam, tatsächlich einen Gutschein für ein Videospiel, weil meine Eltern natürlich nicht wussten, was ich haben will. Das war so die Pionierszeit. Das ist scheiße, wenn du einen Gutschein kriegst. Exakt. Ich meine, du willst das Spiel direkt haben. Ja, völliger Dreck. Niemand will einen Gutschein zu Heiligabend bekommen, gerade nicht, wenn er 12 ist. Das geht natürlich gar nicht. Man muss Heiligabend irgendwas zum Auspacken, zum Anfassen, zum Spielen haben. Ihr seid so undankbare Schweine, ey. Ihr kriegt einen Gutschein zum Videospiel. Ihr schenkt euch ja nichts. An Weihnachten. Männer schenken sich nie was. Kannst du schön mit deinem Gutschein spielen für 3 Tage. Deswegen kann ich sagen, ihr seid Schweine. So. Ja. So, jedenfalls sind wir dann nach Heiligabend, nachdem, es war ein trauriges Heiligabend, muss ich sagen, aber irgendwann sind wir dann tatsächlich in Spielladen und meine Mutter, und da kriegt sie heute noch fette Credits für, hat sich im Vorfeld 2 Spiele ausgeguckt, die sie mir dann nahegelegt hat. Das eine war Civilization, das andere war A-Train und A-Punkt-Punkt-Reihe. Und nach 2 Stunden Überlegen habe ich mich dann für Civilization entschieden. Meine Mutter hat sich zu Hause mit mir hingesetzt, war glaube ich noch zum Großteil auf Englisch das Spiel, und hat mit mir quasi sich reingefuchst in die Spielmechanik, wofür sie wirklich Credits kriegt. Und deswegen habe ich überhaupt nur diese Frustrationsschwelle überwunden, denn die war bei Civilization sehr groß, erstmal das Spiel zu raffen. Das war meine Hürde. Also deswegen habe ich es ausprobiert, aber ich schlaf ein. Exakt. Und so war das. Und da musste man drüber so. Man musste dann auch noch ein bisschen Fantasie investieren, um das aufzufüllen, dieses karge Äußere mit Leben füllen. Und als ich das dann aber irgendwann geschafft hatte, war das Spiel wirklich brillant. Die meisten Leute kennen das Spielprinzip, du fängst an mit einer Siedlereinheit und einem ziemlich kleinen Kartenausschnitt gründest dann eine Siedlung und daraus entwächst dann ein ganzes Land und mit diesem Land stehst du in Konkurrenz zu anderen Ländern, eroberst die oder hast eben auch die Möglichkeit, diplomatisch zu gewinnen. Du musst ja nicht unbedingt kämpfen, sondern du hast wirklich die Möglichkeit, auch auf Kultur zu setzen oder auf Diplomatie zu setzen, und das war irgendwie das Reizvolle daran. Oder du hast Armeen aufgebaut und hast dann eben die anderen Länder überfallen und die Städte einverleibt deinem Imperium. Das Spiel war großartig und ich weiß noch, dass ich mit einem Freund von mir zusammen zu zweit immer vom Bildschirm saß und wir dann wirklich wie so ein Parlament irgendwann diskutiert haben über die Entscheidungen, wie wir uns denn jetzt, wir greifen die jetzt nicht an, wir schicken die Flotte erst dahin, oder ich weiß noch, dass der eine Kumpel von mir wirklich dagegen war, den Supraleiter zu erfinden, weil er der Meinung war, das hat er wohl irgendwo in einem Was-ist-was-Buch gelesen, der Supraleiter ist das Ende der Menschheit, weil und er wollte es dann nicht erfinden, da musste ich mit ihm debattieren. Das war wirklich wie... Du hättest am besten aber auch zwei Freunde aber gebraucht, der weil ist auch mit zwei Leuten habt ihr ja 50-50 immer Entscheidungsraus. Ja, das war, hat das Imperium das blockiert. Es muss eigentlich eine dritte Entscheiderperson. Ja. Härteste Form von Politik in dem Sinne. Auch. Ja. Tatsächlich, ja. Aber diese Was-ist-was-Bücher, die sind ja auch überbewertet, möchte ich mal sagen. Ich habe damals gelesen, gab es in irgendeine Was-ist-was-Ausgabe, wo es um... warte, Moment, ich hab's gleich. Also, wie heißt das nochmal, was die Amis gerade versuchen und was jetzt auch die Raketenabwehrsysteme, weißt du, wo Atombomben in der, im Orbit quasi. Raketenabwehrsysteme, genau, ja. Ja. Raketenschild. Da haben die damals schon, erzählt, ja, und die USA hat das und das und so. Und die haben einfach so getan, als ob die das haben. Und die haben es bis heute nicht, ja? Also die, bis heute nicht. China hat es mittlerweile, Japan, wer hat's? Irgendjemand hat's. Ne? Meinst du diese Laserdinger oder meinst du die ballistische? Ja, das wurde halt so wie, was ist was Bücher, wurde das halt beschrieben, so dass was hochgeschossen wird in Orbit und dann bam, teilt sich das. Und das wiederum geht dann auf die Atomsprengköpfe. Das waren immer so, nur so Zylinder letztendlich. Also was ich meine ist ja egal. Ja. Nee. Was ich meine ist, auf diese Was-ist-was-Bücher kann man einen großen Aber Haufen. Aber weißt du, man wirklich tun soll, dann alle, die so wie ich auch noch 84 Was-ist-was-Bücher bei sich im Regal stehen haben, einfach mal lesen. Ich habe neulich, ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich die Geschichte das letzte Mal auch erzählt, weil wir gerade thematisch da sind, ich habe es vergessen. Aber, bist du jetzt hier Elke Heidenreich oder was? Nein, aber man braucht ja immer zum Beispiel eine Klolektüre und meistens sind das die alten lustigen Taschenbücher, aber in dem Fall habe ich mir so ein Was-ist-was-Buch aus dem Regal gegriffen und das war dann tatsächlich Erfindungen und irgendwas Neues, Entwicklungen und Erfindungen oder so heißt das. Und da ist auch ein Abschnitt über die Atomenergie aus der Sicht der 80er Jahre, der frühen 80er Jahre. Und das Potenzial und die Vision, die der Autor in die Atomenergie projiziert, ist so großartig. Ja. Er schreibt tatsächlich irgendwie, dass in naher Zukunft wirklich jedes Problem der Erde durch Atomenergie gelöst wird. Jede Kaffeemaschine hat einen eigenen Atomreaktor. man braucht gar nichts mehr anderes. Das ist die Menschheit wird sich gesund stoßen an der Atomenergie. Gut. Fantastisch. Dann kam Tschernobyl irgendwann. Ja. Ich hätte gerne eine Woche, nachdem es rausgekommen ist, das Buch. Stell dir vor, jetzt was Bücher irgendwie von den Evolutionstheorie-Gegnern, die muss es ja auch irgendwie geben, oder? Ach so, ja, so einfach, Bücher zu den, ja. Kreationismus, nee. Ja, doch, Kreationismus Für Dummi. Was ist für was? Dumme. Vor 6000 Jahren. Für die das zu hoch ist. Genau, das stieg Adam runter vom Berg. Heißt dann, das ist was? Ja, oder das 12.000 Jahre ist die Erde alt, oder? Aber wir schweifen ordentlich ab, Jungs. 6.000, 12.000. Ich glaube 12, guck immer nach. Man fragt eine Erde nicht nach ihrem Alter. Ja, das stimmt. Vor allem nicht, wenn sie schon 12.000 Jahre alt ist. Eben. Und wer schon alles drauf war, das wirst du gar nicht wissen. Ja gut, also wir schweifen. Ja. Super. Nein, um wieder zurückzukommen zu Civilization, ist eben also war ein Spiel, was jetzt mich persönlich damals nicht so richtig betroffen hat, weil ich war kein PC-Spieler damals und ich meine, du hast als Konsolist, glaube ich, es gab eine Super Nintendo-Fassung. Nee, ich war auch PC-Spieler. Ich war sogar zu der Zeit, als das NES und so kam, war ich PC-Zocker. Da hatte ich wirklich einen 286er, dann 386er, 486er, du kennst das ja auch alles. Ja. War 486, DX266. Oh, mit dem Turbo-Button. Top-Notch, mit dem Turbo-Button. Sehr geil. Wo ich bis heute nicht weiß, was das, das war doch eher... Es hat ja einfach die, wenn du den ausgemacht hast, die Megahertzzahl halbiert. Keine Ahnung, was das ist. Ja, aber das war doch Quatsch. Das hat doch nicht funktioniert. Wer sollte das tun? Es ist psychologisch. Die Menschen haben früher gedacht, Atomenergie würde... In Kaffeemaschinen. Und dann kann man doch wohl einen Turbo-Knopf einbauen. Hey, eben. Und das war ein super psychologischer Effekt. Ich habe meine Maschine doppelt so schnell gemacht, indem ich auf den Knopf gedrückt habe. Man hat sich damals ja auch gedacht, man zieht ein Programm auf die Festplatte rauf und die wird doppelt so groß. Ne? Da gab es ja auch die Geschichten, die man damals alle mitmachen konnte. Man wurde gut verarscht damals. Ja, aber Ziff, trotzdem, ich weiß, meine Kumpel, die dann eben einen PC gehabt haben, haben es auch gespielt, wie blöde spielen es teilweise heute noch, speziell Civilization 2 eben, was Mitte der 90er kam. Sid selber war, Sid Meier war es, oder? Wenn ja, ich mich nicht irre, klar. Sid Meier. Ist es immer noch. Sid Meier, eben einer, hat quasi mein Lieblingsspiel aller Zeiten, Pirates, damals auf dem C64 programmiert, was ich jahrelang gespielt habe, ohne Ende oder sowas, auch wie Railroad Tycoon, wo dann... Ja, super, da wollte ich tatsächlich gleich noch drauf zu sprechen kommen, die Tycoon-Serie. So. Können wir gleich gerne machen, nur um Ziff kurz abzuschließen. Ich kann mich erinnern, dass später als Civilization 3 so 98, 99 rauskam, da gab es ja diese kleine Kontroverse, dass Sid Meier nicht mehr dabei war, sondern die Leute bei Microprose, glaube ich, die haben es dann selber entwickelt. Und er hat sich ja abgespalten und dieses Alpha Centauri dann gemacht, quasi, was ja schon dann die nächste Phase von Ziffer, weil bei Ziffer hast du ja immer gespielt, du hast deine von den Urmenschen, wo du angefangen hast, hast du deine Zivilisation so weiterentwickelt, dass sie in die Sterne gestartet sind. Ne? Und da war doch bei Ziff immer das Ende, oder? Die Raumstation konntest du bauen, das war der Weltraumsieg, ja. Dann quasi, wenn du alle Komponenten als Erster hattest und dann war Schluss. Und das ist genau das gleiche wie jetzt auf der Konsolenfassung. Civilization Revolution endet auch genau da, aber auch da bin ich mir ziemlich sicher, wenn Erfolg da ist, dann wird es das Add-on irgendwann geben. Es zu war Civ aber Rev. Kein Erfolg, glaube ich, Revolution leider. Glaube ich auch nicht. Also, da sollte man aber vielleicht nochmal einen Appell nach draußen senden, wo wir schon mal eine Sendung haben, auf die 50 bis 100 Mails kommen. Civilization Revolution ist tatsächlich meiner Meinung nach vielleicht sogar das beste Strategiespiel für Konsolen überhaupt, weil am Anfang war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich habe es immer an Civilization 4 für den PC gemessen und das darf man natürlich nicht machen. Man muss die Civ-PC-Reihe völlig außen vor lassen und das Spiel als solches betrachten und es ist... Ich meine, du hast es damals getestet. Ich würde gerne dazu kurz was sagen, das ist mittlerweile auch billig. Also so 15 Euro bei Amazon. Sowohl also kann man downloaden als auch im Laden kaufen. Aber bloß nicht bei Xbox Live downloaden, kostet es nämlich viel mehr, als wenn man sich das in der Packung kauft. Ja, ganz kurz dazu, aber das war ja auch hat man vielleicht nicht so ganz unter dem ganzen Klamauk mitbekommen, aber das war ja auch tatsächlich die Aussage von dem TV-Beitrag, den wir damals hatten. PC und Konsole laufen in Synergie, also bekämpfen sie sich. Das eine versucht nicht den anderen irgendwie zu kopieren, am Ende, sondern ein eigenes Ding. Wurde ein eigener sinnvoller Weg gefunden. Eben so. Ich habe ja was dagegen, dass es ist ja so, aber dass die Konsolenspieler immer für weniger Anspruch stehen, was Strategie eben nicht, und alles angeht. Eben nicht. Ist ja so, bei Revolution ist ja weniger Anspruch, weil du eben nicht so viel hast. Ja, das kann ja trotzdem ein Strategiespiel sein, gutes. Ich meine, ja, klar, aber wie gesagt, zu machen. Da kann man, dann siehst du ja nicht so negativ, sondern siehst so positiv, dass Nils inzwischen eher an der Konsole das Spiel spielt als am PC, verstehst du? Weil egal, was der Nils macht. Ja, ich meine ja nur. Nein, also, es ist ja Halo Wars zum Beispiel, wir reden da drei, vier Stunden drüber. Ja. Ist ja auch simpel. Es ist ja ein sehr einsteigerfreundliches Spiel. Und die ganzen Konsolen-Strategiespiele sind immer so sehr einsteigerfreundlich. Und ich würde gerne mal ein komplexes Strategiespiel haben für die Konsole. Ja, das ist ehrlich, ganz ehrlich. Da musst du abschließend hier bei der Präsentation machen, weil die Konsole einfach nicht das leisten kann, was ein PC die Auflösung vor allem Tiefgang leisten kann. Ja, aber mittlerweile schon. Erstens, HD, und die Aktion, gar nicht auch die Technik. Also einfach Tasten. Nur, was die Aktionen angeht. Also ganz ehrlich, wenn ich heutzutage meine Echtzeitstrategiespiele am PC spiele, ich benutze die gesamte Tastatur. Ich lege mir Hotkeys drauf und das ist einfach bei einer Konsole, bei einem Pad nicht möglich. Ich sage nicht, dass Halo Wars... Aber wir haben 12, wir haben im Halo Grunde Wars. Hast du 12 Tasten mehr. Ja gut, wie viel hast du auf der Tastatur? Das ja, meine ich damit. Du brauchst ja nicht alle auf der Tastatur. Das meine ja, ich. Ja, aber das macht ja den großen Unterschied aus. Und das, ganz kurz, Halo Wars bin ich auch ein großer Fan von. Ich spiele es nicht mehr, weil ich habe gegen dich gewonnen. Meine Ziele sind erreicht. In unserem allerersten Spiel hast du gegen mich gewonnen. Das ist wie Würfeln. Das ist nun wirklich nicht repräsentativ. Tritt zurück. Gott als würfelt nicht. Gott würfelt nicht. Ja. So. Das ist speziell überhaupt eine Diskussion, die sich natürlich auch bei Echtzeitsachen nochmal dann mehr hinzieht. Klar, logisch, das möchte ich auch gleich ansprechen. Ja. Und wie gesagt, ich fordere hier in dieser Runde offiziell den Podcast PC meets Konsole, PC versus Konsole, nennt wie ihr es wollt, danach werden wir nicht mehr schnell, Freunde bevor sein. Der PC tot ist. Woody, hast du schon mal gemacht und ist auf jeden Fall in meiner Liste drin an Themen, die wir ausweiten müssen. Ich habe das Gefühl, das wird wahrscheinlich dann 18 Stunden dauern, bis wir durch sind, dann müssen wir ein bisschen aufsplitten bei PC versus Konsole. Wenn wir es einfach besser planen als heute, dann kriegen wir das. Ja. Wieso, ist doch Strategie, der Zuhörer weiß es ja gar nicht, dass das alles inszeniert ist. Wir wollen euch erst reinziehen, so langweilig ist. Ja, ihr müsst ja auch eben wissen, wir reden ja alle nach einem Skript hier. Ne? Also es ist ja alles nicht spontan geredet, sondern dass jeder Satz ist vorgeschrieben. Mit genau Beamer wie ich gerade hier geworfen. Vorlese. Richtig, ja. Übergib das Wort. Ach nee, die Regieanweisungen nicht mitlesen. Ja. Nein. Also man sieht eine Begeisterung für Civilization Revolution. Also ich erwähne da speziell nochmal den Wolf, der hier in der Redaktion auch nicht unbedingt der Strategiespieler ist. Und seine Freundin. Und seine Freundin, die heute noch ein Spiel, also Civilization Revolution, was mittlerweile weit über ein Jahr alt ist, immer noch heute spielen und mit Begeisterung spielen. Ist das einzige Spiel, sagte er, wo er 1000 Gamerscore. Genau. Ja, also sowas komplett hab ich nicht durch mal. Hat. Ja? Nee, ich habe kein einziges Spiel, wo ich 1000 habe. Auch. Eben. Ich habe bei Fallout 970. Wie, 970? Ich glaube, ja. Das ärgert, es kratzt. Ich muss ja, ja, das auf jeden Fall. Bug, mit dem du nicht am letzten kommst oder ich, so vielleicht. Ich spiele mein Spiel durch und bin echt super, also richtig gut. Und denke mir immer im Nachhinein so, wir kriegen meine 450 Punkte. Und denke mir, das kann alles nicht wahr sein. So. Ich habe sogar in Halo Wars habe ich nur irgendwie 350 Punkte, obwohl ich das jetzt 2000 Stunden ja, ungefähr gespielt habe. Ja, weil du natürlich auch immer das Gleiche machst. Bei Fallout zum Beispiel musst du, um alle Punkte zu kriegen, ja einmal gut spielen und einmal böse spielen. Du kannst auch nicht beides gleichzeitig machen. Aber egal, das ist ein anderer Punkt. Können wir auch irgendwann mal wieder über Belohnungssystem im echten Leben reden. Nee, bei als Lockmittel und virtuellen Transfer. Genau. Ja, Achievement Unlock. Ja, you've got a girlfriend. So. Von Civilization zum anderen großen Strategieelefanten hier, der auch mir persönlich am Herzen liegt, weil ich das auch damals mit einem Kumpel ohne Ende gespielt habe, XCOM. XCOM, Enemy Unknown oder UFO war es ja auch als UFO dementsprechend. Ich übergebe das Wort an Simon. Nein, du kannst, wir können gleich wunderbar drüber reden. Mich wundert es wirklich, dass ihr beide das nicht gespielt habt, weil das ist... Man kann denn das raus? Also ich muss die tatsächlich beste Strategieserie, also das ist ja keine Strategie. Ich muss ehrlich Rundenstrategie. Also wann kann denn das raus? XCOM war auf dem PC, war es 94 ja. Und auf dem, also ich habe es auf der PS1 gespielt damals, in einer langsameren Version, ist klar. Mit unglaublichen Ladezeiten. Unglaublichen Ladezeiten. Wie man sich das heute, also wie man sich das damals antun konnte, kann man heute nicht mehr verstehen. Ja. Das Add-on Terror from the Deep, noch längere Ladezeiten. Ja, aber Speichern alleine hat teilweise eine Minute gedauert und du musst das ganz oft speichern laden, weil du hast, oft wurdest du einfach, wurde dein Team gekillt. Okay, wir fangen von vorne an. Ja, bitte. Also, war das Microprose? Es müsste Microprose gewesen sein. Ich glaube sein. Auch, also dieses hatte, nochmal nachchecken, ja, egal. Ist ja auch nicht so. Aber gibt's heute eh nicht mehr. Nee, gehört wahrscheinlich EA. Gehört EA, irgendwann hat EA gehört und dann gab's das nicht mehr. Gehört alles EA. XCOM. Fing an mit XCOM, das hatte auch verschiedene Namen, das ist das Problem. Auf der Konsole hieß es, glaube ich, UFO. Ja, das Original auf dem PC hieß UFO. Ja, genau. Meine Amiga-Version, die ich später gekauft habe, die nicht funktioniert hat, obwohl ich 50 Mark ausgegeben habe. Oder ich habe einfach nicht die halbe Stunde gewartet, bis es geladen hat. Hieß auch UFO auf jeden Fall auf der Packung. Und XCOM und später für die Konsole. Das wurde dann später, der erste Teil UFO, namens UFO, wurde dann zu XCOM für die PlayStation und so. Und dann haben sie aber diesen Namen weitergenommen und dann gab Terror from the Deep, war der zweite Teil. Genau, und der dritte war Apokalypse. Und der vierte, da wurde es dann richtig schlecht. Da fing es dann an, wirklich schlecht zu werden, mit 4, 5. Dann haben sie auch nicht mehr angetan, leider. Ja, aber eigentlich, die Idee war toll. Sie haben dann, also nur, damit wir das einmal abgerissen haben, vom Grundkonzept her, was es macht. Sie haben das Konzept dann irgendwann komplett umgeworfen, was halt Rundenstrategie war und eben so eine Wirtschaftssimulation. Man konnte eben erforschen, das war eigentlich das Geile. Man hat die Aliens zusammengeschossen und hat sich dann deren Waffen geschnappt und hat die erforscht. Und hat die Aliens ausgeschnitten, auseinandergeschnitten und hat irgendwas erforscht. Du warst effektiv dann die Schutzfront sozusagen, ja, das die geheime Organisation auf der Erde. Genau, ich fange völlig falsch an. Also nochmal, also XCOM natürlich für uns ein großer Begriff. Ich glaube, viele Leute, die dementsprechend das nicht so präsent haben, auch wieder. Doch, ich glaube, das kennen mehr, als man denkt. So, also, das war schon ein Spiel. Damit ich es nicht nachvergesse, es gibt ein Remake von XCOM auf dem Game Boy Advance, ist es rausgekommen für unterwegs. Rebel Star Tactics, irgendwas heißt es. Aber XCOM ist mit Teil 3, nach Teil 3 kann man alle Teile vergessen. Ich habe alle gehabt. Ich habe dieses Interceptor gehabt, dieses, das war so eine Art Wing Commander im Weltraum, dann gab's, es sollte dieser Ego-Shooter rauskommen, der nie rausgekommen ist. ich habe sie alle gespielt, ich habe das E-Mail XCOM gespielt, wo du dir, weißt du, für 20 Mark gekauft, nee, aber dann so, weißt du, ganz minimalistisch und hast dann irgendwie deine Züge gemacht und hast das via E-Mail einem Freund geschickt und wenn der das auch hatte, konnte er quasi deinen Zug öffnen, hat gesehen, was du gemacht hast. Das war im Grunde wie das alte erste XCOM, nur gegen Freunde, also dass den Part schon der KI cool jemand übernommen hat. Cool. Coole Idee, war damals völlig unpraktisch, hat auch nicht richtig funktioniert. Ich habe es nur einmal gespielt, aber sogar das hatte ich. Ich war wirklich der mega XCOM-Nerd. Eben. So, wir fangen aber nochmal an. Aber das, was. Ja, ich weiß, man muss doch erstmal sagen, wie wichtig das Spiel ist und dann kann man erklären, genau, das Besondere, was ich an XCOM fand, war eben, dass es eben nicht nur ein reines Strategiespiel ist, also im Grunde das Hauptgameplay war eben ein rundenbasiertes Strategiespiel, wo du gegen Aliens gekämpft hast. Und das war fast der langweiligste Part, könnte man sagen. Das war der unspannendste Part, eben, der Kampfpart. Eben, du hattest mit reingemischt eben wirklich eine voll ausgewachsene Wirtschaftssimulation. Ja, ne? Also ich fange mal bei der, also es war so, weshalb es mir auch so gut gefallen hat, schon der erste Teil, dass da wirklich eine Geschichte irgendwie dahinter war. Also es kommen plötzlich Aliens auf die Erde, so immer mehr. Es sind am Anfang halt nur so Beobachtungen und so ein bisschen. Und das Geile war auch in der Anleitung, war damals auch so eine Kurzgeschichte quasi. Es wurde so die Geschichte von einem der Soldaten, der gerade auf dem Weg ist mit dem Abfangjäger zu einem abgestürzten Alien, was vorher abgeschossen wurde, also einem Alien-Raumschiff, und der hat so seine Gedanken und so, das war heute wahrscheinlich, würde ich mir das durchlesen und sagen, ja, hat irgendwie ein Sechsjähriger geschrieben, aber damals hat mich das voll reingesaugt, so, der war halt voll nervös und so, weißt du, so Landung in der Normandie mäßig, und es war einfach nur eine Kurzgeschichte über diesen Soldaten, der halt erzählt, wie das angefangen hat mit den Aliens, und dann kam immer mehr, und jetzt ist er quasi gerade mitten auf dem Weg zu seinem ersten Kampfeinsatz und hat mega Schiss, und das war dann, so fing das Spiel halt quasi an, also indem man die Anleitung in dem Fall gelesen hat, die Kurzgeschichte gelesen hat, und dann das Intro vom Spiel war auch alles so ein bisschen auf, ja, die scheiß Aliens, jetzt schlagen wir zurück, so ungefähr, und dann fing es halt an, dann kamen die ersten Aliens, so kleine UFOs, die hat man, das waren so Aufklärer, die hat man dann direkt abgeschossen, da gab es dann auch keine Absturzstellen, die man untersuchen konnte, sondern die sind einfach, bam, waren die weg, sind zerplatzt, und dann kamen die ersten größeren, und das waren so die Ernter, also wo dann schon, die haben dann Leute entführt, die größeren, und dann teilweise gab es auch richtig große UFOs, die wirklich angegriffen haben, die dann auch Leute in Städte abgesetzt haben, Aliens, und dann musstest du diese Städte reinigen. Genau. Und letztendlich war es so, dass es eine Weltregierung nicht gab, sondern man selbst war eben eine Firma, und die ganzen Regierungen der Welt haben einem Geld gegeben dafür, dass man sie beschützt. Und wenn man ein Land irgendwann nicht beschützt hat, weil das irgendwie am Arsch der Welt ist und die Flieger da gar nicht hingekommen sind, weil man da keine Basis hatte, dann haben die irgendwann kein Geld mehr gegeben, zu Recht. Oder sie haben sogar sie haben sich sogar mit den Aliens verbündet, was letztendlich sau dumm war, weil die wollten uns alle auslöschen. Das hat denen auch nichts gebracht am Ende. Aber die haben es trotzdem gemacht. Indianer auch versucht. Sich mit den Aliens zu verbinden. Eben. Und die Invasoren. Ja, der gute. Die Idioten. Diese Aufmerksamkeit, die in jeden Part vom Gameplay dort reingetan wurde, eben ob du taktiert hast, also speziell, ich kann mich an ellenlange Schlachten, speziell auf der PS1 eben, weil es auch so lange gedauert hat, mit den Für einen Kampf konnte man Tag einplanen manchmal. Eben, zu nicht nur die Ladezeiten, sondern auch die Denkzeiten, die PS1 dann hatte, wo du einfach dann, du wartest ein paar Minuten, bis der Gegner seinen Zug gemacht hat. Du hast auch noch, das war eben in so einer isometrischen Sicht, wo man die Kämpfe dann ausgeführt hat, und natürlich hast du dann teilweise die Gegenden schon gesehen, aber du weißt ja nicht, wo die Aliens sind, also waren die dort nicht da. Und wie oft ist es dann passiert, dass ich wirklich lange Zeit gekämpft habe und irgendwie ein Alien, ich sehe nicht, wohin ist, und er taucht dann hinter mir auf, weil er sich dort positioniert hat und killt meinen letzten Typen weg, und ich bin kurz davor, die PlayStation aus dem Fenster zu werfen. Man muss sagen, so die KI der Gegner war schon ziemlich random, könnte man sagen. Also es war so, mal sind es auch einfach nur, man hat ja immer nur das gesehen, wenn die Soldaten, die man postiert hatte, was gesehen haben. Ansonsten war das alles im Nebel des Krieges so, und man hat nur gehört, wie einer rumläuft oder so, und es war schwarz. Und diesen teilweise sind die halt so, zwei Schritte nach links, noch einen nach rechts. Ja. Zwei Schritte vor. Schießen. Drei Schritte zurück. Und es ist so, also es war ein bisschen wahllos, aber es hat schon funktioniert. Es war schon knifflig. Also man hatte ja, es war einfach eine Übermacht. Die hatten die besseren Waffen, die waren mehr Leute, und man selbst musste halt gerade am Anfang sich noch alles mühsam zusammenkaufen und ein paar Sachen erforschen. War dann froh, wenn man seine erste Laserkanone hatte, die irgendwie was konnte. Ja, und am Ende war man halt superior. Am Ende hat man halt diese dicken UFOs nur noch irgendwie in der Luft schon zerbröselt. Ja. Die sind gar nicht mehr abgestürzt, weil man sie so zugeschissen hat mit Raketen und allem Möglichen, was man erforscht hatte. Ja. Und dann sind die gar nicht mehr abgestürzt, sondern sind direkt in der Luft zerbröselt. Das war dann so die ultimative... Entschuldigung, ich rede zu viel. Ich will nur ganz kurz auch nur zur Notiz, wir können gleich weiterreden. So. Ja. Aber wann kam das jetzt nochmal raus? Wann war der Ursprung? Also 93 war die PC-Version, und PS1 also, müsste 96, 97 gut, demnach dazwischen halt, 95 kam die Serie Master of Orion für den PC raus. So. Und das ist eine, die ich gespielt habe. Kam Master of Orion. 93, glaube ich, der erste Teil von Master of Orion. Ja, erste schon 93. Ja, okay, gut. Der zweite 96. kam 95, 96 dann raus. Und ich kann mich effektiv erinnern, dass ich Teil 1 zwar gespielt habe, aber bei 2 hängen geblieben bin. Und effektiv, also ich habe XCOM nicht gespielt. Ich kenne das, wenn ich ehrlich bin, auch gar nicht. Also aber dafür. Da hast du wirklich was? Ja, ich weiß, aber dafür habe ich Master of Orion gespielt. Habt ihr das gespielt? Nein. Ich kenne es, ich habe es nie gespielt. Eben, ja, und aber das hat für mich, ich weiß nicht, du kennst es auch, ne? Ich kenne das, ja, auf jeden Fall. Also ich finde es nur lustig, dass es halt jetzt ihr zwei seid, diese Nerds, und wir haben halt andere Spiele gespielt. Ja, ja, aber ihr habt es mal angespielt, das hätte euch sofort gefallen. Ja, mit Sicherheit. Weil es hatte wirklich das Beste aus allen Welten. Sicher, Dito, das sage ich jetzt genauso, aber das Ding ist halt, Strategiespiele, gerade solche Strategiespiele, Master of Orion im Prinzip, so wie ihr es mir gerade erzählt habt, ist im Prinzip das Gleiche, nur hat eine minimal andere Ausrichtung. Ja, da geht es eher weniger um Invasion. Auf Planeten finden auch Kämpfe statt. Du musst sozusagen einzelne Planeten, du musst ein ganzes Sonnensystem Game. Ja, ja, beliefert. Aber Finn, und also ich glaube, ja, weil du kennst ja jetzt UFO nicht und das ist halt schon. Ist es Echtzeit oder was ist das? Nein, also das war Echtzeit. Runde. Echtzeit ja, bei uns ist auch. Also was heißt bei uns? Bei Master of Ryan also auch. Du kannst es dir eher fast schon Konsolenstrategie-RPG in den Kämpfen vorstellen. Du hast Kämpfe sahen so ein bisschen aus wie Jack the Lions, oder? Genau, wie Jack the Lions. Ja, okay. Genau. Die Kämpfe selber, der Rest war Wirtschaftssimulation, die du gemacht hast. Genau, bei Master of Ryan hattest du nicht nur die Weltkugel, sondern du hast ein komplettes Sternensystem. Ja, aber du hattest keine Kämpfe. Du hattest Kämpfe sowohl auf dem Planeten als auch im All. Mit Raumschiffen. Du musstest die verschiedenen Systeme bereisen, du musstest deine Raumschiffe, du musstest forschen, entwickeln, du musstest Diplomatie betreiben. Ich wollte eigentlich auf einen anderen Kernpunkt rausgehen, um euch nicht von XCOM wegzuleiten. Doch, hast du. Ja, ich weiß, aber je nachdem. Ich habe sehr viel Zeit in Master of Orion investiert, um zu verstehen, wie man entwickelt, wie man Diplomatie betreibt, welche Strategie es bedeutet, jetzt auf diese Waffe zu gehen, weil damit habe ich die PCs dann im Endeffekt weggeknatscht nach ich weiß nicht wie viele Stunden Spielzeit. Das gleiche, nur mit einem anderen Setting, mit dem anderen Spiel, habt ihr halt bei XCOM betrieben. Und wisst ihr, was ich meine? Also Strategiespielen ist es etwas anderes. Da investiert man sehr viel Zeit eben darin, das Spiel und auch dann überhaupt strategisch denken zu können. Also, Wahrnehmung von Strategiespielen ist schon echt ein anderer Schnack als jetzt, wie zum Beispiel bei Modern Warfare, setz dich in die Achterbahn rein, bum bum, Explosion und dann bist du fertig nach 8 Stunden. Das Primäre ist, die Regeln zu verstehen. Wenn du das Regelwerk erstmal intus hast. Die Parameter, ja. Wenn du das intus hast, dann passiert die Strategie fast schon von alleine, kann man sagen. Ne? Wenn man weiß, wie was reagiert, wie du mit was umgehen kannst, dann entsteht daraus eben dieses strategische Denken, dieses Hirn, Hirnaktivität einfach, wie du das machst, ohne dass du dann wenn du den Einstieg noch nicht geschafft hast, da ist es ja umso schwerer, da überhaupt irgendwas zu machen. Setz einen heute vor XCOM, ne? Der muss auch erstmal wahrscheinlich keine Lust, aufgrund der Tatsache, dass es halt einfach unspektakulär aussieht und sich langsam spielt, aber wirklich kann in jedem Element spielen. Ja, in jedem Element von diesem Spiel war, also ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe das damals, glaube ich, in irgendeinem Test oder so gelesen, in der Powerplay oder so, ich weiß es nicht, aber angeblich, vielleicht erzähle ich Scheiße, haben die Entwickler 10 Jahre an diesen runden Punktesystem, diese Aktionspunkte. Das war halt, kennt man ja heutzutage, so du läufst und kannst halt nur 8 Schritte und wenn du halt irgendwie dicke Waffen hattest, konntest du halt weniger. 4 Schritte machen, du kannst, und es gab gute und schlechte Soldaten, es gab also alles. Es war bis ins kleinste Detail war das eben ausgedefiniert mit den Aktionspunkten und allem. Und angeblich haben die 10 Jahre an diesem ganzen System gearbeitet und an diesem Spiel dann letztendlich haben die bestimmt, weiß ich, auch 3 Jahre gearbeitet oder so, aber angeblich haben sie ja wirklich 10 Jahre gearbeitet an diesem Strategiepart. Was ich halt super finde als Geschichte, weil das eben, zeigt, und da, das da geht so viel ums, es geht so viel ums Detail einfach bei solchen Sachen. Ne? Hast du da was falsch geplant? Schon funktioniert das ganze Konglomerat da nicht mehr an Strategie denken, was genau. Und es war eben, also wo sonst kann man die Waffen, die man irgendwann benutzt, selbst erforschen und selbst überlegen, okay, ich gehe lieber auf Laser oder ich baue mir jetzt hier so einen kleinen Panzer. Also man konnte wirklich alles, man konnte Sachen produzieren, die es schon zur Auswahl gab, menschliche Sachen, also menschliche Waffen. Und wenn man dann halt zum Beispiel jetzt irgendein Alien betäubt hat, das war dann auch immer wichtig, dass man die nicht nur einfach tötet und dann infiziert, sondern betäubt und dann in so einer Zelle forscht. Nein, genau, quält. Für das Quälen brauchte man dann aber in seiner Basis noch einen eigenen Raum, einen Quälraum. Und den musste man bauen. Und bevor man den Quälraum bauen konnte, musste man den Quälraum erforschen, damit man weiß, was man da bauen muss. Eben, du weißt ja nicht, wie du die Aliens sonst quälen kannst. So ging das bis ins kleinste Detail, bis zur kleinsten Scheißgranate, konnte man das erforschen, musste Bedingungen schaffen, um es bauen zu können, konnte es produzieren. Ich habe irgendwann, als ich das Spiel wirklich gerafft habe und zum 10. Mal oder so gespielt habe, den ersten Teil, habe ich irgendwann nur noch Sachen produziert und habe quasi mich zu einer finanziellen Großmacht, obwohl es darum gar nicht ging eigentlich. Ja, hättest die Erde aufkaufen können. Weil genau, ich habe nur noch produziert und dann irgendwie verkauft. Also hast du das gemacht, was heutzutage jede Firma macht? Ja, ich war die Firma, Profit aus einer Alien-Invasion geschlagen. Ja. Das ist echt dahinter, das ist so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie viel Moral da... Wo ganz der Endpunkt gewesen ist. Ich glaube, du bist am Ende auf den Planeten der Aliens gekommen. Hast eine Basis auf dem Mond eingenommen. Kann ich dir ganz genau alles sagen. Also bei 1 war es so, dass es auf dem Mars war. Das Ende von 1 fand auf dem Mars statt, aber du bist da nur hingeflogen. Oder war das jetzt... Also außerhalb der Erde auf jeden Fall nochmal was gemacht. Ja, genau. Es war so. Also es gab auch versteckte Alien-Stützpunkte irgendwann. Die haben irgendwann Stützpunkte auf der Erde gebaut. Die musste man dann finden. Und dann gab es richtige Kämpfe, weil da musste man in den Stützpunkt rein und musste bis zum Ende durch. Und das hat teilweise wirklich ewig gedauert, also unglaublich lange, bis man da durch war. Und man wollte ja auch alle Leute immer retten also mit, also nicht, man wollte halt nicht, dass man irgendwie mit 6 Leuten reingeht und mit einem raus, sondern die haben, sie haben sich auch weiterentwickelt, die Leute. Man wollte ja, dass sie irgendwie überleben und Veteranen werden. Naja, also es war auf dem Mars, da war dann die letzte Mission. Teil 2 war ja im Grunde dasselbe in grün oder in blau eher gesagt, weil es war unter Wasser, aber es war exakt dasselbe. Dasselbe Spiel, die haben einfach nur wie eine Mod, einfach nur alle Texturen quasi ausgetauscht. Und da war dann unter Wasser war so eine, war so ein alter Tempel. Ja, also quasi. Also das war dann die letzte Mission quasi in Teil 2. Und in Teil 3 war es eine Paralleldimension. Teil 3, unterschätztes Spiel. Wer die ersten beiden gespielt hat und den dritten nicht mochte, sollte es nochmal versuchen, weil, und da haben wir die perfekte Brücke jetzt zwischen deinen beiden Kategorien, das war nämlich gleichzeitig, je nach Wahl, Runde oder eben Echtzeitstrategie. Das heißt, du hast, weißt du, einfach nur einen Button gedrückt und dann ging es in Echtzeit los. Und dann hast du wieder einen Button gedrückt und konntest irgendwie denen sagen, was sie jetzt machen sollen, und hast wieder einen Button gedrückt. Also am Ende war das dann so, in Teil 3 jetzt, in Apokalypse, dass ich die halt mit dicken Waffen ausgestattet habe und die am Eingang positioniert habe und auf Echtzeit geklickt habe und dann wirklich haben die einmal den ganzen Level mit ihren Waffen abgegrast und alles kaputt geschossen und dann war es innerhalb von 5 Sekunden fertig. Also im Vergleich zu dem ersten und zweiten Teil, wo man halt einen Tag brauchte für eine Mission, ging das dann plötzlich zu schnell fast. Aber man konnte es eben auch spielen wie die ersten beiden Teile. Also der dritte Teil ist leider unterschätzt, hat sich auch nicht so gut verkauft, Ende. Ist auch sehr weit untergegangen, leider. Also ja, aber ey, wenn der Trant jetzt hier wäre, würde er aufstöhnen und würde die Geschichte erzählen, wie ich das bekommen habe, den dritten Teil. Ich habe den an einer Woche, ich habe wirklich, es ist mir sehr unangenehm, das zu sagen, aber ich habe kaum gegessen, nicht geduscht, hab auch nahezu nicht geschlafen und hab die ganze Zeit eine Woche lang an diesem Schreibtisch gesessen und gezockt. Und ich hatte es nach einer Woche auch durch. So. Also aber wirklich konsequent. Das war nur XCOM, danach kommt das Spiel. Nein, ey, Simon hat bis heute nicht geduscht. So krass, der meinte, also Trant würde jetzt sagen, du kommst rein in die Wohnung, es hat gestunken wie Sau. So würde er das jetzt sagen. Er hat die Geschichte schon mal erzählt. Ja, ich weiß. Wir haben sehr herzlich gelacht, tut mir leid, anders habe ich dich auch nicht kennengelernt. Das ist eine ganz, ganz miese. Weg verwest. Ja, aber das war toll. Ey, also ich meine, weißt du, so ein Spiel, ja, du bist ehrlich, so drin in diesem Spiel ganz, nach einer Woche. Das spielen. Ist wie Avatar quasi, da seine fleischliche Hülle abstoßen, ja, genau, und sich hinter was anderes. Ja. Ja, James Cameron, verdammt, da ist er wieder. Ja, er hatte recht. Inspirierend. Entschuldigung, echt, ich will auch nur mal, weil ja, dabei auch, wir hören auch mal, aber ich weiß, aber ich will, auch nur mal ganz kurz sagen, ich will auch nur mal sagen, Master of Orion gab einen dritten Teil, den habe ich nicht mehr gespielt, aber jetzt alleine durch das Gespräch und durch die Emotionen, was ich halt sehr lustig finde, weil genau, ich könnte euch genauso jetzt davon voll erzählen, wie es war für mich. Du konntest den eigenen Alien-Rassen, auch den NPCs sozusagen Namen geben, du konntest alles selber editieren und wir haben es echt zu zweit gespielt und das war rundenbasiert. Das heißt, ich habe meine Aktion gemacht, dann musste ich so lange warten, aber bis mein Kumpel das machte. Konntest du in Master of Orion auch Psi-Kräfte lernen und dann ein Alien übernehmen und dem Alien sagen, geh zu deinem Kumpel, leg die Granate hin und jag dich selbst in die Luft? Nein, in diesem Spiel gab es Diplomatie. Hab ich mir gedacht. Danke, I rest my case. So, ja, ich brauche einen Aktenkoffer, den ich so zumachen kann mit so Klapp. Ich habe, als ich gespielt habe, geduscht. Ja, damit hast du automatisch gewonnen. Zeug nicht von der Qualität des Spiels. Ja, da hast du recht, verdammt nochmal. Wir müssen jetzt, glaube ich, hier nicht das eine Spiel gegen das andere aufheben. Wir wissen ja, wer gewinnt. Wie gesagt, ich wollte auch nur sagen, wirklich, ich hoffe immer noch sehr, das ist im Moment nicht möglich und ich meine, es gibt viele andere Browser-Games, aber Master of Orion 2 hat ein sehr, sehr geiles Gameplay. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe Teil 3 nicht gespielt. Das kam jetzt auch irgendwann innerhalb der letzten 5 Jahre raus. Ich weiß es gar nicht, aber ich habe es einfach nicht mehr beachtet. Aber es war ein großartiges Spiel und ich bin mir ziemlich sicher, die Leute, die es auch gespielt haben, ähnlich wie XCOM gespielt habe, die werden mir jetzt auch irgendwie auf jeden Fall sagen, jo, stimmt schon, da gab es so Wabbelwesen, das war alles toll. Wabbelwesen? Ja, ich habe sie so genannt, aber... Ja, ich hatte hier noch einige andere rundenbasierte Strategiesachen auf dem Zettel, wenn ihr drüber reden wollt, dann schreit einfach ja. Ne? Eins noch vielleicht. Ja, also wir sollten vielleicht mal über das... Ja, genau, du bist bei Rundenstrategie gerade. Genau. Würde ich eins ganz, ganz fix reinschmeißen, Heroes of Might and Magic, 95 kam das raus. Und das... Ja. Im ersten Schritt hat es noch nicht diese Heximal, wie heißt das nochmal? nochmal? Rundenbasierte Pattern sozusagen? Hexagon. Das hatte Hexagon. Beides, oder? Hatte so in der ersten Fassung noch Oberwelt nicht, das kam... und dann auch kämpfen, oder? Ja, richtig, aber das kam später. Also du hattest auch so dein eigenes Dorf und musstest da wirklich deine eigenen Fantasiewesen züchten und auch erstmal fangen teilweise. Das war super. Und dann hast du die dann später gegen andere Märchenwesen, Fantasiewesen halt reingeschickt. Und das war echt spannend. Und ich habe dann irgendwann Heroes of Might and Magic 2 gespielt und da war die Grafik ein bisschen aufgebutscht und das fand ich halt schon geil, weil im Vergleich zu Teil 1, da war der Drache halt ein blauer Pixelhaufen. Mann, war das langweilig. Aber es hat mich trotzdem Spaß gemacht. Ich habe eins der Remakes mal verschlungen. Ja, also aber ich habe auch nicht, um auch ehrlich zu sein, ich habe auch nicht die gesamte Serie durchgespielt und auch da, es gibt genügend Heroes of Might and Magic Fans, richtig. Ich meine, fernab davon, dass das eh eine riesengroße Serie ist. Ja, ich hab diese riesige Box noch zu Hause. Es wurden ja alle Spiele mal, glaube ich, rausgebracht. Die ersten 5 oder 6 mit Bonus oder sowas, die kannst du, glaube ich, auch... Die hast du also mitgenommen, du Penner. Ja, ich weiß. Ich habe auch daheim, habe ich Civilization 4 immer noch liegen mit allen Add-ons. Die hast du also mitgenommen, du Penner. Nein, das habe ich gekauft. Nils, hast du irgendwas mitgenommen aus dem... Nee, ne? Ein Plasmabildschirm hier aus der... Okay. Ja, das kann man vielleicht auch mal sagen, uns wurde der Plasma geklaut. Ja, genau. Als wir nicht aus unserer haben. Schönen Sauna. Ich weiß, wir wissen nicht wie. Aber obwohl wir hier wie vor Boyar sind. Nicht, dass ihr jetzt denkt, dass ihr hier alles rausklauen könnt. Ja, man kommt hier nicht einfach so rein. Nee, man muss ja, genau. Stahlhart sein. Man muss schon klingeln. Und man muss auf jeden Fall XCOM gespielt haben. Ja. Nee. Übrigens, wo wir gerade über diese ganzen Spiele reden, eins fällt mir noch ein. Ich glaube, Age of Wonders heißt es. Was ähnlich ist wie Civilization. Und auch Elemente von Heroes of Might and Magic, weil es Fantasy-Stuff ist. Auch mit Ober- und Unterwelt. Es gehört nicht zur Age of Empires Serie oder sowas, oder? Nee, Age of Empires ist ja schon wieder. Das ist ja Echtzeitstrategie. Was aber auch so ein bisschen, auch wieder Age of Empires kann man nachher später auch nochmal drüber reden, weil es nämlich auch diesen Forschungs- und Technologiebaum hatte. Trotzdem Echtzeitstrategie war es, fand ich auch immer sehr cool. Es war mir immer zu komplex. Also Age of Empires habe ich nie so ganz gerafft. Es war mir immer. Age of Empires? Nein, Age of Wonder geht es ja jetzt. Ja, Age of Wonder. Wollte ich nochmal sagen, werden jetzt viele Leute. Ja, also Age of Wonder werden viele Leute dran denken. Vielleicht, deswegen wollte ich es nochmal erwähnt haben. Und aber Age of Empires fand ich auch grandios, genauso wie Empire Earth zum Beispiel, was dann später kam. Was Empire, da immer so ein Problem war, ich weiß noch, es war so die Prä-Internet-Zeit, da hat man immer noch auf LANs gegeneinander gezockt. Und die Leute, die das dann ein bisschen besser konnten, ich muss sagen, ich habe das mehr gezockt, als die Leute, die ich überredet habe, mit mir zu zocken. Und das war dann irgendwann nervig, weil du spielst 5 Stunden, Spiel, ne? 6 Stunden, 7 Stunden und dann kommst du mit deiner U-Boot- und Stealth-Bomber-Flotte an und zertrümmerst dann Holzschiffe. Ja, aber das ist das Gleiche, das Thema werden wir bei Echtzeitstrategie auch haben. No Rush, ey. Erstmal 15 Minuten aufbauen. Ja, ja. Wo bleibt denn da der Spielspaß der, noch? Der nicht Angriffspakt, aber jeder hat ihn gemacht. Nein, übrigens, ganz kurz, wir erinnern uns jetzt vielleicht an diverse Beef-Situationen, wo ich dir vorgeworfen habe, dass du Spiele ja daheim dann vorzockst, um dann zu gewinnen in der Challenge. Jetzt hast du zugegeben, dass das schon ganz Das ist das gleiche Prinzip, warum du nicht geduscht hast. Ich habe es gerade zugegeben. Das heißt, dass ich an anderer Stelle es ja nicht dementieren würde, sondern wenn es so gewesen ist, gebe ich auch zu. Und es war bei Emperor Earth war das so, dass ich einen Vorteil hatte und deswegen habe ich es gerade gesagt, aber über welches Spiel redest du? Mario Kart zum Beispiel. Über Mario Kart? Nein, wir müssen Mario genug. Simon will auch immer den No-Rush haben, weißt du? Der Beefcast kommt irgendwann mal später. Wieso reden wir nicht über wie heißt das hier? Galaxy Quest? Nein, wie heißt das Spiel? UFO? Wo dieses LSD-Spiel. Geometry Wars. Wieso rede ich mit Geometry Wars oder über Tekken? Ja, ich glaube, das machen wir ein andermal. Du hast doch gewonnen. Also mach das Beef fast nicht auf. Age of Wonder. Ich hätte noch mal in die Runde. Also ich hätte in die Runde noch mal geworfen. Den Gregor was sagen. Ein Spiel, was schon kurz erwähnt wurde, Jagged Alliance. Also gab es eben auch, oder Jagged Alliance 2 speziell dann. Boah, Jagged Alliance, der zweite Teil, alter Schwede, da gab es die Demo. Und ich weiß noch, ich habe mir die Demo gezogen von Jagged Alliance 2 und ich fand das richtig geil und ich habe mich voll gefreut auf den zweiten Teil und dann kam das Spiel einfach und es hat einen riesen Delay gehabt, die haben es einfach nicht rausgebracht und ich habe meinen Publisher angerufen und habe denen gesagt, ey, ich finde euer Spiel echt cool, aber dadurch, dass ihr es einfach nicht rausbringt, werde ich es nicht kaufen, ihr Schweine habt aufgelegt. Und du hast dir dann aber trotzdem gekauft. Oder meine Entwickler, man hat ins Bummel und ihr habt Scheiße gemacht. Das haben die bestimmt danach auch, ja, da war so ein kleiner Junge, der hasst uns, aber der kauft trotzdem. Ja, ich wollte dir einfach nur mal ein Feedback geben, dass das so nicht geht. Wir können eine Demo ein Jahr vorm Release veröffentlichen. Das geht doch gar nicht. Sollte man auch mehr machen. Also heute, weißt du, lässt man das alles mit sich machen einfach. Ja gut, okay, jetzt kriegen wir nicht 50 bis 100 E-Mails, sondern 1000 E-Mails. 8 Millionen. Aber ganz kurz, danke fürs Durchlesen. Wusstest du, dass man, ich glaube, es ist der zweite Teil, den zweiten Teil in 5 Minuten durchspielen kann? Ich habe mal auf diesem Videoportal Dings. Joop.com. Ja, da habe ich das Video dazu mal gesehen. Speedrun von Jagged Alliance, ja. Hat mich fasziniert, weil scheinbar kaufst dir einen dicken Raketenwerfer, machst diese Wand platt und weißt halt dadurch, dass du schon mal durchgespielt hast, wer der Böse ist. Da kommen wir übrigens zu interessant, dass das ging. Ein allgemeiner Part über Strategiespiele, jetzt mal nicht speziell auf ein Spiel gemünzt, deswegen ist es zeitlos in deiner Timeline gerät. Ja, sehr gut. Was ich bei Strategiespielen immer nervig finde, ist so, wenn du anfängst, die Grenzen erkunden zu wollen und dann nur noch das Spiel als Algorithmus siehst, weil du gewinnen willst. Das machen Pro-Gamer ja gerne, dass sie dann wirklich die Fantasie die bunte Fassade, die Bühne, das Bühnenbild macht, wegschieben, um wirklich alles genau zu analysieren und zu sagen, okay, der hat jetzt 3,5 Hitpoints, wenn ich den aber buffe und das mache, passiert das und das. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich bei Strategiespielen nie mache und deswegen verliere ich auch lieber mal eine Runde, bevor ich mir das Spiel ruiniere, dadurch, dass ich eben dieses Setting so aufbreche und das dann so auf diese Einsen- und Nullen-Ebene bringe. Weil ich finde, das ist bei Strategiespielen das, was mich auch so reizt, also die Welt und die Fantasie dahinter. Dass man sich wirklich vorstellt, so bei Civilization zum Beispiel, ja okay, ich bin jetzt Napoleon so und jetzt kommt meine Kavallerie-Armee und die kämpft jetzt auf, was weiß ich, auf dem Hügel von was weiß ich, gegen auf dem Waterloo-Hain. Ja, was nicht Waterloo-Hain oder irgendein Spiel, die Varus-Schlacht oder so in meinem Kopf, irgendwas mal gelesen und Geschichtsunterricht und machst es so. Supraleiter. Supraleiter, genau. Und genau das gleiche Prinzip, ey. Ja, und der Punkt, und das ist so, das ist zum Beispiel die Nummer, die mit dem Internet-Gaming dann auch irgendwann kam. Wenn ich heute, ich habe zum Beispiel Civilization Revolution mal dann auch online probiert, aber die Leute haben so krasse Taktiken, weil du anders nicht überlebst in dieser Internetwelt, dass halt diese Fantasie dahinter eben wegbricht. Ja, das finde ich so ein bisschen schade heutzutage. Nee, so, du hast vollkommen recht. Natürlich nicht nur speziell auf Strategiespiele, also wenn ich da mal einen speziellen indizierten Shooter Teil 3 erwähnen möchte, nicht, ich sag nicht, wer es ist, aber Grafiken ausstellen auf 400 Frames, damit du so durch eckige Räume läufst. Ja, aber das, ganz, um ehrlich zu sein, möchte ich ganz kurz einhaken. Ich weiß, dass es ein bisschen weit ausgeholt, aber ich komme halt eher aus dem E-Sport, deswegen habe ich viele Singleplayer-Spiele nicht gespielt, aber ich komme aus Multiplayer, ich komme aus Competition-Scheiße. So. Ich habe viele Computerspiele gespielt. Warum bist du dann so schlecht? Er hat gewonnen bei Halo Wars, da kannst du nichts sagen. So, ist egal. Ich komme einfach daher und ich bin so aufgewachsen. Ich habe versucht, jedes Spiel in Anführungsstrichen so sehr auszutricksen. Ich habe das gemacht. Ich habe alles ausgestellt, weil ich auch gesehen habe, wie das die Pros gemacht haben. Einfach nur, und das ist jetzt, ne, das ist halt ein Ego-Shooter, das ist immer was ganz anderes. Aber trotzdem, das Prinzip ist das gleiche. Genauso bei StarCraft. Ich habe mir Taktiken gesehen. Wie ist die Build-Order von Anfang an? Wie kann ich mit meiner Rasse, also mit den Terranern sozusagen, welche bestmöglichen Taktiken kann ich mir im Vorfeld schon vorlegen, um schnellstmöglich auf den Gegner zu antworten? Ja, aber das ist. Und ich weiß, dass du bist halt in Anführungsstrichen ein gemütlicher Spieler. Bei mir geht es wirklich darum, oder mir ging es auf jeden Fall darum, ich habe das jetzt letzte Zeit nicht gemacht, weil ich auch nur auf den Sack gekriegt habe, so tief noch weiter hineinzugehen, weil man verliert sich da auch ziemlich schnell drin. Ja, weißt du, aber es ist auch mal die Frage, was willst du aus dem Spiel mitnehmen und wie willst du das Spiel? Vor allen Dingen, was ist das, was du erreichen willst? Willst du spielen oder willst du gewinnen? Wenn ich sage, ich spiele das Spiel für das Erfolgserlebnis des Sieges, was ich auch verstehen kann, was ich auch sicherlich habe, dann ist es natürlich cool, wenn du das so machst, dir von anderen Leuten Taktiken kopierst, um zu gewinnen. Aber ich habe das zum Beispiel festgestellt mit Warcraft. Wir haben irgendwann mal Warcraft 3 viel gezockt, irgendwie so mit Eddie und so. Und Kollege Eddie hat sich dann auch von einem Pro-Gamer, mit dem wir da in Kontakt waren, dem Dennis, dem Take, sich dann irgendwelche Taktiken und so über hat mit dem trainiert und bla. Oder der war trotzdem verloren. Und dann, ja, hat natürlich immer trotzdem verloren, was lustig ist. Aber was ich damit sagen will, ist, dass halt erstens finde ich nicht, dass es eine Leistung ist, sich die Taktik von jemand anderem zu kopieren, anzueignen und sie dann einfach nur umzusetzen, weil da keine eigene Leistung mitschwingt und dann ist der Sieg, finde ich, auch nur noch die Hälfte wert. Und außerdem finde ich, dass man sich selbst einen Teil dieses Spiels dadurch kaputt macht, dass man dann es bringt mir einfach nichts, wenn ich mir aus dem Internet eine Build-Order kopiere und die dann 1:1, was jemand anderes sich überlegt hat, so cubst du doch die ganze Zeit. Um das Spiel in 30 Sekunden zu gewinnen aber pass auf, aber dann verstehe ich auch. Und da kommen wir wieder zurück auf die Art und Weise, wie du Strategie wahrnimmst und wie ich Strategie zum Beispiel wahrnehme. Nur als Beispiel, du hast es gerade gesagt, der Rubik's Würfel, Speedcubing. Ich kann den eigentlich nicht lösen. Ich kenne den Trick, wie man ihn schnell lösen kann. Aber mir ist es auch nicht das Wichtigste, dass ich den lösen kann. Also, dass ich spiele sozusagen. Mir ist es wichtig, mich selber dabei auszutricksen. Und mir macht es eher Spaß zu wissen, wie schnell ich den jetzt eigentlich lösen kann. Und ich bin eher daran interessiert, zwischen dem Zusammenspiel zwischen Geist, Intellekt oder was ist Strategie, Fingerfertigkeit und letztendlich das, was dabei herauskommt. Genauso gehe ich auch, das ist halt, deswegen haben Eddie und ich auch damals bei dem Düsseldorfer Sender Giga damals E-Sport gemacht. weil wir beide so ticken. So, ich finde es faszinierend, ein Koreaner, der wirklich verdammt viel Geld verdient auf internationalen Turnieren, wie er anfängt, ein Match zu spielen, ohne hinzugucken, weil die genau wissen, das ist genau das super Extrem, was du angesprochen hast. Bei denen geht es um das Zusammenspiel, ja, das zwischen Körper und Geist. Einfach, ja, genau. Die machen die Augen zu und tippen, haben den Rhythmus und wissen, dass der Sound kurz vor dem Bild kommt und dann können sie blind schon mal alles agieren. Aber das ist ja auch okay, das ist ja auch eine Kunstform, dann auf die Spitze getrieben, die wirst du nie erreichen. Das, wovon ich rede, ist Casual Gamer, die versuchen, Pro-Gamer-Taktiken irgendwie zu machen, um dann irgendwie zu gewinnen. Und, ja, klar. Das ist nicht fair. So, das ist auch blöd. Ja, klar. Entweder richtig oder gar nicht so. Aber ich finde halt so dieser Spaßfaktor geht dadurch verloren, wenn du so verbissen an die Sache rangehst. Es ist ein komplett anderer Ansatz eben, je nachdem, wie man dort reingeht. Es gibt genug Leute, die ich kenne, die kaufen sich ein Spiel, kaufen sich den Guide nochmal zu und spielen es komplett nach der Komplettlösung, weil sie nichts verpassen wollen. Ne? Was ich zum Beispiel auch relativ unverständlich finde, also selbst wenn es ein Rollenspiel oder sowas ist, ich möchte natürlich das Erleben und meine richtigen und falschen Entscheidungen mitnehmen, wenn dort was ist. Andere sehen das komplett anders. Ne? Die wollen genau wissen, was vorher passieren kann, damit sie das Maximum rausholen aus dem Spiel. Und ich denke mal, das schlägt in dieselbe Kerbe. Die haben wahrscheinlich nicht so viel Langzeitmotivation, denke ich mal, dann in einem Spiel. Ne? Also speziell, wenn die so ein Strategieding, was du wirklich lange Zeit spielen kannst und auch wenn du dir selber die Taktiken erarbeitet hast und wie das funktionieren kann, wenn du das stur nach herausgelernten Elementen machen kannst und nicht unbedingt in diese Pro-Gamer-Ebene gehst, wo du konkurrierst mit anderen Leuten um die beste Zeit, um den Platz auf der Tabelle und so weiter, dann haben die Spieler einfach nicht so eine große Halbwertszeit für dich. Ne? Du hast es auswendig gelernt, du hast den Sieg bekommen, du hast ein paar Leute Multiplayer geschlagen und das war's dann. Und nicht wirklich, dass du irgendwelche Leistungen dahin gestellt hast. Deshalb kann ich das dementsprechend auch nachvollziehen. Ja, es ist lustig, dass wir jetzt, um auch mal weg von dem Thema zu kommen, das ja schon sehr bedeutungsschwanger war und sehr, sehr intelligent, dass Simon zu dem Zeitpunkt aus dem Raum, dass er nicht im Raum war. Sinkt das Niveau auf unglaublich schnelle Art und Weise. Entschuldigung, das war nicht gemein. Aber um den Simon durchaus mal mit einzubeziehen. Ja. Entschuldigung, das war niveaulos, tut mir leid. Nee, also ich glaube, dass du auch eine Meinung dazu hast, weil du hast dich ja zum Beispiel auch immer beschwert, wenn man Command & Conquer gezockt hat und du wurdest gerusht. Redet ihr über Command & Conquer gerade? Wir reden über die Herangehensweise. Also wir haben gerade das Fass aufgemacht, E-Sport und weil, also eigentlich... Ich finde, Rushen ist einfach, also Rushen ist T-Evil, das ist wirklich, das machen nur... Da bist du zu weich. Und Nils, du sagst ja für dich selber, weil du es halt auch kannst, weil das Spiel die Möglichkeit gibt, dass Rushen gehört hat mit zum Spiel. Aber genauso sagt jetzt ein super Hardcore-Profi, ob er sich das jetzt selber angeeignet hat oder nicht, ja, okay, alles klar, ich kenne diesen Trick, ich mach das jetzt mal. Weißt du, was ich meine? Das ist genau das gleiche wie Rushen. Wenn man sich im Vorfeld nicht einigt, no Rushen. Weißt du, dann, das ist ja das Ding, wenn Simon jetzt sagt, lass uns no Rush machen, no Vitamin, dann liegt es an mir, wenn ich gegen ihn spiele, zu sagen, ja, okay, lass uns machen. Da habe ich andere taktische Möglichkeiten. Oder aber ich beschwere mich und sage, du spielst No Rush, das ist ja lame. So, das ist letztendlich irrelevant. Naja, also es nervt doch schon, dass man nur was abspulen muss. Ja. Was vorprogrammiert ist, abspulen. Das ist wie wenn du dir ein Patch schreibst. Nicht da, aber in dem Fall sind wir beide einer Meinung. Das hat auch nichts mit Strategie zu tun. Das ist nur, wer schneller und wer die besseren Foreneinträge kennt, wo er es abgelesen hat. Und jetzt, pass auf, und jetzt komme ich halt tatsächlich und bitte, das meine ich jetzt sehr ehrlich, deswegen ist StarCraft für mich ein unglaublich gutes Spiel, weil du hast auf millionste Art und Weise, der Anfang ist oft sehr gleich, gar keine Frage, aber danach gestaltet sich das halt. Ja, aber du kommst ja nicht so weit. Gerade im Battle.net, also ich liebe StarCraft, aber ich habe das nie im Battle.net gespielt, weil du wurdest nur gerusht. Es ging von vorne bis hin, kein Spieler hat länger als 10 Minuten gedauert. Klar, weil das Battle.net bisher einfach immer noch nicht verstanden haben und weil die Community auch so verkopft ist und so vernerdet ist, gar keine Frage, dass die Neulinge gar nicht zulassen. Deswegen ein Matchmaking-System, was ja mit dem neuen Battle.net versprochen wird irgendwie, da habe ich so viele Hoffnungen drin, weil auch das, ich habe auch aufgehört im Battle.net zu spielen, weil ich nur auf den Sack gekriegt habe. Naja, es gab bei Warcraft 3 auch schon ein Matchmaking-System. Ja klar, logisch, weiß ich Level ja. Aber Und dementsprechend deine Leute zugelost bekommen. Gut, aber das Serversystem war auch nicht immer. Worum geht es dir dann irgendwann noch? Geht es dir darum, Siege zu sammeln und irgendwie, ist es das eigentliche Spiel, nämlich deine Statistik zu verbessern? Oder ist es eben der Spaß an dem Spiel und das, was die Leute die das programmiert haben, sich da überlegt haben mit der Hintergrundgeschichte und dem Setting und den Grafiken? Aber es ist jetzt auch nicht nur entweder oder so. Man kann auch sagen, man hat Spaß am Gewinnen. Oder das meine ich damit. Wir teilen das natürlich jetzt beide Seiten so ein bisschen auf die Spitze. Natürlich klar, logisch. Zwischendinge so, aber... Naja, Entschuldigung, wir sind ein bisschen abgekommen, glaube ich. Nee, aber es ist, also man kann ja sagen, du bist vielleicht jemand, der nicht das abliest und dann nachmacht, sondern sich vielleicht seine eigenen Rushes von mir aus oder Strategien zurechtlegt. Aber es ist ja auch oft so, das ist wegen StarCraft so gut, weil es eben so ausgeglichen ist. Du kannst eigentlich immer counter-rushen, wenn du es weißt und die entsprechende Gegeneinheit baust. Bei Halo Wars zum Beispiel, weil ich das halt aktuell sehr viel spiele, ist es halt nicht so einfach, weil ich weiß halt, wenn ich als Mensch gegen Aliens spiele, weiß ich jetzt schon, ich werde gerusht und ich muss mir diese Taktik aufzwängen lassen. Ich weiß genau, er rusht, weil er nimmt einen Alien im One-on-One und dann weiß er hat den Vorteil, wenn er früher angreift und deswegen greift er auf jeden Fall an. Das heißt also, ich kann nicht mehr spielen, sondern muss nur noch verteidigen. Ich werde in die Verteidigung gezwungen. Und sowas ist doch scheiße. Also es nervt mich. Teilweise gehen so Matches echt 5 Minuten und dann ist das Match vorbei und du fragst dich, also ich sehe, er hat keine Punkte bekommen dafür, obwohl er gewonnen hat. Ich bekomme keine Punkte, weil ich verloren habe. Also wofür machst du das dann? Nur damit er irgendwie mit dicken Eiern deinem Fernseher sitzt. Da möchte ich ganz kurz vielleicht, ich weiß nicht, ob wir vielleicht dann das jetzt auch, sag mir Gregson, ob das okay ist, auch die Hinleitung zur Echtzeitstrategie machen, weil ich möchte sollen wir landen auf jeden Fall. Ja, eigentlich war die Spielindustrie ja auch schon durch Mitte der 90er mit rundenbasiert, also passt das ganz gut. Ja, aber du kannst trotzdem gerne ruhig durchlesen. Ich würde halt gerne die Faszination erklären von eben auch diesem Ehrgeiz, andere Taktiken auch zu verstehen. Weil wenn ich Matches, ich habe länger nicht mehr StarCraft gespielt, jetzt ab und zu tatsächlich einmal kurz reingeschnuppert, weil ich mich auf StarCraft 2 vorbereiten will. Aber dann kamen andere Spieler zwischen, wie immer halt. Die Faszination mitzubekommen, wie weit dieses 10 Jahre alte Spiel gekommen ist und das eben nicht in Anführungsstrichen nur, weil das Spiel so gut ist, sondern weil die Spieler es so akzeptiert haben, wie es ist und sich selber dann weiterentwickelt haben. Ich bin sehr, in Anführungsstrichen, das sage ich auch ehrlich so, ich bin irgendwie auch ein bisschen neidisch auf die Leute, die halt zu Hause sitzen und nicht duschen. Entschuldige, war noch nicht mal eine Anspielung auf dich jetzt. Ich stehe doch völlig dazu. Ja, okay, dann sehr gut. Die Leute, die ich habe gestunken und eine Apokalypse gespielt. Genau, das war die schönste Woche in meinem Leben. Du warst verdammt gut. Du hast vor Sieg gestunken. So, und jetzt ganz kurz. Kann übrigens auch Leute engagieren, die einem auf dem Stuhl sitzend waschen. Sehr gut, aber lass mich jetzt mal was. Ich habe sowas mal gemacht. Das ist für mich ein emotionales Thema, da wollte ich schon immer mal mit euch drüber reden, aber ihr habt mich nie gelassen, weil ihr immer so, egal. Das ist echt so, ich finde das erstaunlich, wie Taktiken in diesem Spiel inzwischen aussehen. Und die sind, ja klar, es gibt auch Stereotypen und so weiter und so fort, aber dieses Spiel bietet so viele Möglichkeiten als Echtzeitstrategiespiel. Es ist für mich das beste Echtzeitstrategiespiel. Es bietet nicht zu viel, es bietet aber auch nicht zu wenig. Das ist krass. Command & Conquer ist auch großartig. Red Alert, schwieriges Feld. Man darf nicht zu viele Einheiten haben, weil das automatisch dazu führt, dass man irgendwie weniger Bock hat auf das Spiel. Man braucht aber auch nicht nur die eine knalle Einheit, wie den Mammut oder Mutalisten. Oder Scarab bei Halo Wars, nur so als Beispiel, so, was auch gut kommt. Ja, wobei halt, du kannst 2 Scarabs haben, das ist so schwierig. Also so, das ist eine super Einheit, die wäre mir zu schwach. Als ich das gedacht habe. 2 Scarabs wären mir viel zu schwach. Ich sage wirklich nur, das bedeutet für mich dann auch effektiv Strategiespiele. Deswegen sage ich, ich spiele gerne Strategiespiele, nicht nur wegen den rundenbasierten Strategiespielen, sondern gerade weil es Spiele wie StarCraft gibt und gerade weil es eine Community gibt, die StarCraft so spielt, wie StarCraft gespielt wird. Nämlich unglaublich perfide, unglaublich analytisch und selbst testen, was funktioniert jetzt gerade und eben Echtzeit. Wenn du merkst, okay, baue jetzt die Strategie auf, ich spiele Terraner, das heißt, in den Anfangsphasen habe ich eigentlich keine Chance gegen Zerg und gegen Protoss, habe ich nicht. Die Terraner sind am Anfang einfach langsamer. Ja, aber du kannst ja trotzdem die richtigen Einheiten bauen, um Counter zu rushen. Anders geht es. Oder ich entscheide mich nicht zu Counter zu rushen oder ich muss gucken, okay, muss ich jetzt doch irgendwelche Raketentürme aufbauen und so weiter und so fort. Der Prozess, der während Wenn du mit der mir spielst, musst du das. Mutalisken, Baby. Hey, und Scheiß. Und du Mutalisken. Das Beste ist auch, dass das so ein Schwarm ist, man gar nicht sieht. Man sieht seine Einheiten nicht mehr, weil die einfach über einem hinwegflattern. Und das ist so eine Faszination, die kann ich gar nicht. Ich ganz ehrlich, und da bin ich gerne auch wirklich der Fanboy schlechthin, ich gucke mir die Videos an von StarCraft 2. Ich sehe die neuen Einheiten. Ich bin froh, gleichzeitig aber auch natürlich ungeduldig irgendwie, dass das Blizzard sich so viel Zeit nimmt. Die haben schon viele Entscheidungen zurückgenommen. Foreneinträge, wo wirklich Pro-Gamer, also wirklich diejenigen, die das Spiel einfach unendlich spielen, Friends and bla bla bla. Die spielen das Ding schon längst. Die sind schon längst in der Beta drin und die feedbacken direkt zu Blizzard zurück. Ich bin da leider nicht drin, weil ich einfach schlecht spiele. So. Weil du kein Freund von Blizzard bist, ja. Genau, ja. Ja, ist egal. Schade. Aber das ist so, die Geschichten, die ich darüber höre, wie plötzlich alles wieder zurückkommt, weißt du, was ich meine? Und das ist so, ich freue mich derbe darauf, dieses Spiel kennenzulernen, die Einheiten kennenzulernen, die Vielfältigkeit kennenzulernen und mich dann selber zu testen. Also raus, was haben wir auch darüber geredet, dass es halt auch Strategie ist, in Anführungsstrichen, das dann umzusetzen an der Tastatur. Deswegen. Ja, es ist weniger Strategie, finde ich, als Hand-Auge-Koordination und vor allen Dingen die Geschwindigkeit, mit der man auf die Dynamik des Spiels reagieren kann. Dass StarCraft man eben, ist unfassbar schnell. Dass man sieht, okay, jetzt zack, jetzt muss ich das dahin machen, das mal da, also ne, man muss gedankenschnell sein, ja, weil man hat wenig Zeit, um seine Entscheidung zu treffen. Absolut. Ja, und klar, man muss sich natürlich auch die Basen auf Tasten legen und alles, und damit man allein schon nachproduzieren kann, als Zerg zum Beispiel. Da muss man die ganze Zeit hin und her schalten. StarCraft geht auch auf einer Konsole. Man müsste es halt ein bisschen reduzieren von der Geschwindigkeit. Wie gesagt, Halo Wars, ganz ehrlich, Halo Wars hat mich echt überrascht. Es hat mich überrascht. Und ich meine, ich kann bei weitem natürlich nicht so viel sagen wie du, weil du hast es echt oft gespielt und bist jetzt wo auf Rank 100 oder was? Wirklich das mal, du hast vielleicht 10 Matches gespielt und ich habe mittlerweile, glaube ich, 1500 so. Und immer noch nicht geduscht. Ja, das Dumme ist, dass auch, ich hatte eigentlich habe ich noch mehr, Wahnsinn, aber die wurde vor kurzem gelöscht irgendwie. Also die haben ein Update gemacht und dann war alles weg. So die ganzen Spiele, die du hattest, alles war weg. Der ganze, alles war auf null gesetzt. Und wenn ein Update das macht, müssen man eigentlich die Entwickler ich glaube eher, das war das Matchmaking-System. Ganz fies, und dann, aber die haben das Matchmaking-System, glaube ich, auf resettet. So, anders kann ich es mir nicht vorstellen. Ja, bei Halo hast du jetzt was? Ja, nee. Also, darf ich noch was sagen? Auch zum Thema Strategie? Wie gesagt, lass noch ein paar Worte sagen und dann gehen wir rüber zum Mir ist nämlich nur noch was eingefallen. Wie richtig, du. Also, nein, dass wir thematisch nach und nach reden und nicht nur wild durcheinander. Ja, aber wild durcheinander ist ja auch manchmal ganz gut. Ja, natürlich. Also ich finde das ist auch gerade sehr faszinierend und spannend. Mir fällt nur gerade noch was ein, und zwar, jetzt lacht nicht, bei XCOM 3, Apokalypse. Eigentlich war, also man hatte da so auch rivalisierende Firmen auf der Erde. Es war so eine Megacity, so ein bisschen Judge Dredd-mäßig, so eine Stadt halt. Der Rest war irgendwie im Arsch. Und da kamen halt immer die Aliens rein durch so Dimensionstore. Und man konnte halt, weil man ja auch bei Firmen irgendwie gekämpft hat, wenn die angegriffen wurden und so, die haben quasi die Länder übernommen. Also statt dass Länder einem Geld bezahlen, waren das Firmen. Und was man machen konnte, wenn es Konkurrenten waren oder wenn die irgendwie Sachen, wenn die einen genervt haben, manchmal haben die einen auch angegriffen und so. Was ich irgendwann gemacht habe, ich habe einfach diese ganze Stadt unterjocht. Ich habe nicht mehr die Aliens gekillt, sondern ich habe mich so aufgepowert, dass ich alle Firmen, die da war, komplett kaputt geschossen habe. Sobald die wieder irgendwie wirtschaftlich ein bisschen was hatten, bin ich wieder rein mit meinen Armeen. Das mich, richtig an, diktatormäßig, ja. Das hat alles mich an Kaiser, an deine Art und Weise, wie du Kaiser gespielt hast. Ja, aber nee, weißt du, ich habe die einfach immer zusammengeknüppelt, sobald sie sich ein bisschen aufgeregt haben. Und mir hat diese Stadt gehört. Ich war der Chef. Ich war die Mafia und ich war gleichzeitig auch irgendwie, das darfst du so nicht Gott sagen. Du vergiss nicht, dass wir zusammen also waren die Aliens, Mann. Ja, also im Grunde wären die Aliens die Befreier gewesen, aber die habe ich ja auch kaputt gehauen. Also ich habe das wirklich so, ich wollte auch nicht zu Ende spielen. Es war dann so, weißt du, wo ich mir gedacht habe, nee, jetzt musst du eine Woche erst, musst du ein bisschen was rausholen, so. Und das meine ich, es war nicht, also ich konnte das machen, weil das Spiel so offen und alle möglichen Strategien ermöglicht hat, aber ich habe komplett gegen das Spiel gearbeitet, weil so war das nicht gedacht. So, es war nie so gedacht, dass man das macht, aber es hat funktioniert und die Strategie hat am besten funktioniert. So, ich hatte keine Gegner mehr, ich habe immer, wenn einer Geld verdient hat, habe ich mir das Geld abgenommen, weißt du so? Ja, und dann war das Spiel vorbei. Ja, und dann war das Spiel irgendwann vorbei, aber sowas das ist wie so ein bisschen geil, der wenn man eine Strategie. So, und dann, ja, dann am Ende ist eigentlich, gut, das hat ja ein gutes Ende, aber naja, egal. Ja. Aber das ist doch genau, finde ich, das ist doch genau, was du gerade schilderst, das, was am meisten Spaß macht, finde ich auch an Strategiespielen, dass du im Kopf irgendeine Idee hast, die nicht unbedingt effizient sein muss, aber sie funktioniert. Du kannst sie machen, das Spiel gibt dir die Möglichkeit. Ja. Und das kommt keiner und sagt, ja, warte mal, aber wenn du jetzt den Buff machst, blablabla, so, nee, du kannst es machen, es funktioniert, es ist nicht das Effizienteste, aber es klappt und das innerhalb des Universums. Ich habe im Grunde, also die Idee war ja, dass ich die Firmen beschütze und sie mir Geld geben dafür, dass ich sie beschütze, stattdessen habe ich sie nicht beschützt, bin einfach rein, habe mir das Geld genommen, was ja im echten Leben auch geht zum Beispiel. Ja, das machst du hier bei uns auch. Nein. Vergiss nicht, dass wir zusammen arbeiten. Ja. Ich hab's gerade eben schon mal gesagt. Ey. Ja, so, Themawechsel. Aber genau das meintest du ja gerade. Also dieses, mal spielen lassen. Und wenn du halt gerade StarCraft, gutes Beispiel, habe ich noch nicht drüber geredet heute, ich gehe ins Match rein online irgendwie und nach einer Minute bin ich kaputt und dann höre ich nur ein GG und dann ist das Spiel vorbei. Ist man vorher 10 Minuten in der Lobby. Ja, also klar, ich will das ja auch gar nicht wegreden und das ist frustrierend und das ist gar keine Frage. Ja, mir hat das StarCraft kaputt gemacht, ich habe es dann nur im Laden gespielt. Ja, ich, ja gut. Ich tatsächlich, nee, ich nicht. Ich bin tatsächlich online gegangen und habe mich echt vermöbeln lassen und habe geguckt, wie sie mich platt gemacht haben. LAN-Partys, das ist nein, stopp. Das Beste. Eines Tages werde ich euch erwischen. Ganz kurz, wenn es das Letzte ganz kurz. Ist, was nee, ich tue. Ganz kurz. Ich habe wirklich, ich habe auch wirklich, klar, mein Job hat das mitgebracht und Build-Order und Pipapo. Ich habe auch viel gelernt. Ich habe das dankbar aufgenommen. Aber wenn ich online gespielt habe, dann hatte ich auch in Anführungsstrichen, dann war das mein, das, was du meintest, das ist mein Grundsatz gewesen. Ich hatte keinen Bock, es abzugucken, aber ich wollte lernen, dann darauf zu reagieren. So. Das Problem war, es gab nicht viele Stereotypen sozusagen. Nee, ich finde das aber auch, ja. Also um das mal klar zu machen, es ist nicht so, dass ich das jetzt irgendwie voll scheiß finde und nicht toleriere oder sonst was. Es ist ja auch in Ordnung, wenn das jeder nach seiner Fasson, wie es ihm Spaß macht. Man muss dann halt für sich selbst wissen, möchte ich das so casual-mäßig spielen oder will ich das irgendwie kompetitiv spielen? Ja. Und nervig wird es dann, wenn man in einem Freundeskreis, in einem typischen LAN-Kreis, der sich heute eigentlich eher über Internet organisiert, Sprichwort Xbox Live, wo man dann auch chattet, miteinander, das ist ja fast eine simulierte LAN, so nur, dass man den Geruch der anderen Leute, die nicht duschen, nicht hat. Sehr clever, sehr clever von Microsoft. Ne, aber wenn man da dann halt Leute hat, die einen sind voll verbissen und lesen sich im Internet Taktiken durch und die anderen sagen, ey, ich will das Spiel als Welt begehen, dann ist es, finde ich, immer schwierig. Ja gut, aber das hast du ganz blöd gesagt, das ist ja, das wird man nicht ausstellen können. Das ist der Grund, warum wir es nie geschafft haben, Risiko zu spielen, weil wir uns, bevor wir überhaupt angefangen haben, wir haben es geschafft, zwei Stunden spielen, wir haben es nie beendet. Also das kann man sagen. Wir haben Figuren aufgestellt. Wir haben aufgebaut, haben kurz verteilt. Nach dem ersten Streit, wer welche Farbe bekommt. auch ein nettes Thema, so. Können wir später, Entschuldigung, aber von wegen Glück und Strategie, weil Risiko, ich meine, weißt du, das ist eigentlich so Hauptgrund des oder Startpunkt des Streits, weil man würfelt, es ist Glück. Weil wie viel Glück kann man in Strategien eigentlich akzeptieren oder eben nicht akzeptieren? Ja, das ist eine ganz, früher auch. Eine ganz schwere Balance, das zu finden. Ja, einfach eben, genau, inwiefern dich dieses, was eigentlich logisch sein müsste, dass ein gewisser Glücksfaktor ist, genau. Ja oder nein, aber inwiefern so gut das verbaut ist, dass es dich nicht abfuckt. Genau. Ja, aber du weißt ja auch nie früher, keine Ahnung, um wieder Napoleon hier zu nehmen, wenn die da irgendwie mit ihren Reitern kommen und die Sonne blendet und weißt du, damals gab es auch so Glücksfaktoren. Nee, das sind keine Glücksfaktoren, das wurde einkalkuliert. Ja, okay, die Scheiße. Also Kriegsführung. Also nee, das meine ich damit. Glücksfaktor ist zum Beispiel, du spawnst bei Civilization Revolution, spielst gegeneinander und bist halt ein paar, in Anführungsstrichen, Felder voneinander entfernt und in der Mitte oder von mir ist ein bisschen weiter rechts, ist halt so ein Barbarendorf, das erste, was man am Anfang angreifen kann. So, und du gehst hin und plötzlich ist der andere schon näher da. Dann hast du in der Theorie die Grundlage, um zu sagen, warum ist das Dorf denn da als erstes? Weißt du, was ich meine? Warum ist der ein Feld näher dran als ich jetzt zum Beispiel? Weil es random gespawnt wird. Die haben auch da Parameter. Und du merkst wahrscheinlich nicht, dass, wenn du nach links gegangen wärst, in der gleichen Felderanzahl dort noch so ein Barbarendorf ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Trotzdem wird es als Glück wahrgenommen, weil du es am Anfang nicht siehst. So, ist genau wie, ein Würfel hat auch ja, nur gut, sechs Seiten. Aber weißt, Würfeln ist ja nun mal Glück. Also das ist auch das, was mich bei Risiko am meisten ja gut, nervt, aber wahrscheinlich, ich kann klar, aber ist, das ist der Grund. Hat auch immer eine Ausrede. Es würde erst wirklich zum Problem werden, wenn diese Glücksentscheidung direkt am Anfang gleich den kompletten Rest das deiner stimmt. Partie dann. Also das wenn du allein schon wüsstest, okay, wenn ich jetzt das Barbarendorf nicht direkt dorthin bekomme und du weißt, ich verliere diese Partie, dann ist es eben für einen Arsch. Aber das ist nämlich genau der Punkt, wo wir wieder bei diesen Algorithmen sind, weil wenn du das dann auch wirklich so spielst, dass dann jede einzelne Entscheidung fatal für dich sein kann, dann bist du ja schon wieder in diesem Einser- und Nuller Digital-Gebiet. Ja. So, ne? Aber wenn du dann halt sagst, okay, ich spiele das mehr so nach Gefühl so, ja, und kann dann auch solche Situationen besser ausgleichen, dadurch, dass ich dann wieder mir irgendeine gute Idee einfallen lasse. Zum Beispiel, ich schicke meine Einheiten in ein Boot, fahre um die halbe Welt und greife seine Hauptstadt von hinten an, womit er nicht gerechnet hat. Wenn man die Möglichkeit hat, sowas dann auch wieder einzubringen, fällt das auch nicht mehr so sehr ins Gewicht. Und ich denke, dass genauso, wie gesagt, beim Beispiel beim Würfel zu liegen, so ist ein Würfel hat sechs Seiten so und es gibt eine Wahrscheinlichkeit, wie oft sowas halt auftrifft, aber du kannst es effektiv nicht bestimmen. Deswegen würfel doch einfach, anstatt irgendwie den Würfel so lange anzuschreien, bis er sechsmal die sechs zeigt. So, versteht ihr? Das ist so, das, genau das ist es ja eigentlich, oder nicht? Ja, einfach, wenn alle Leute das Spiel so wenig beherrschen, dass sie Fehler machen, entsteht eine Dynamik, die einem erlaubt, zurückzukommen. Und das Spiel, es ist oft so bei Spielen, dass man sieht, okay, jetzt ist das Spiel im Prinzip beendet, ich habe keine Chance mehr, ich kann GG sagen und ich gehe raus. Weil man genau berechnen kann, das, zack, die Werte sprechen gegen mich rum. Aber wenn die Leute das Spiel eher so casual-mäßig spielen, dann weißt du genau, jeder macht mal Fehler. Und diese Fehler können dich aus der Position des Tabellenletzten auch wieder nach vorne katapultieren, absolut, ohne dass du irgendeinen so Gummiband-Effekt brauchst, wie bei Mario Kart zum Beispiel. Okay, Ja, wie bei, ich hab, nee, Entschuldigung, also das ist halt so, das Thema, Entschuldigung, also wie gesagt, das Thema ist halt echt mächtig so. Ich wollte gerade original das Beispiel von gestern Abend, Left 4 Dead 2 bringen. Vier Mann und wir haben Strategien, die wir im Vorfeld bereden. Das ist halt so. Das ist tatsächlich so. Teamplay, Strategie, Teamstrategie, das sind alles, wir können dieses Thema tatsächlich, wir könnten noch 18 Stunden hier sitzen. Ja, aber das Thema heute hier ist Strategiespiel. Deswegen komme ich jetzt zu einem anderen Spiel, was ich ebenfalls, das habe ich noch vor StarCraft gespielt, und zwar Zed. Weil Zed also, hat... Lass doch erstmal, wenn wir in der Zeit... Also ich würde gerne... Wie der Budi einfach immer wieder versucht, hier die harte Ordnung von Gregor durcheinander zu bringen. Das ist mein zweiter, maximal dritter Podcast irgendwie. Ich bin ganz froh. Ja, du bist auch so ein Medienneuling. Ne? Ja, bin ich ja auch. Dementsprechend das noch nicht. Nein, wir kommen ja Es ist hilfreich natürlich, wenn wir so ein gewisses Maß an Struktur haben, wo die Leute einfach mal gucken können. Ja, weil vor Zed kam erstmal Command & Conquer und davor kamen zwei. Eben, und da, ich meine, die Diskussion, das hat sich natürlich auch sehr viel speziell im Echtzeitlager jetzt bewegt, diese Diskussion, einfach weil das war, was seit Mitte der 90er wirklich fast schon ersetzt hat, die rundenbasierte Strategie. Du hattest natürlich später hinaus immer noch eine Handvoll rundenbasierte Teile, aber Jagged Alliance 2 eben 2000 eben noch eins der letzten großen, oder ich hatte mir hier noch es gab noch ein Warhammer 40, da gab es ja auch natürlich Echtzeitvarianten wie Shadow of the Horned Red und so weiter. Im Schatten der gehörnten Ratte, da werde ich gleich mal was vom Leder lassen. Oder wie die, was wir auch kurz erwähnt haben, eben so die moderneren Sachen wie Advance Wars, was wirklich eigentlich schon klassisch rundenbasiert ist, aber was jetzt nicht mehr in diesem großen, aufwendigen Maße stattfindet, weil einfach die Echtzeitstrategie das seit Mitte der 90er fast schon komplett ersetzt hat. So, mit diesem spannenden Cliffhanger, wie es denn im Podcast weitergehen mag mit den Strategiespielen, möchte ich euch jetzt erstmal entlassen aus dem Cast. Ruht euch aus, entspannt euch, esst mal ein bisschen was. Das ist, glaube ich, mal ganz wichtig nach dieser großen Mammut-Session, die ihr jetzt schon auch über euch ergehen lassen musstet. Wir werden wieder zurück sein in ungefähr 2 Wochen mit dem Rest des Strategiespiele-Podcasts. Wie gesagt, ein ganz großes Thema Echtzeitstrategie. Ich habe mich nochmal hingesetzt und die Leute zugeschwallt über Strategie-RPGs auf Konsole. Wir reden nochmal über Aufbaustrategie und so weiter. Also da gibt es jede Menge Themen, die wir auf jeden Fall groß und aufwendig behandelt haben. Feedback weiterhin unter podcast@gameone.de. Könnt ihr uns auch gerne mal schreiben, wie ihr so Strategiespiele empfunden habt, was ihr so gern gespielt habt und so weiter und so fort, wie das dementsprechend aussah. Auch Feedback, was ihr gerne an Themen haben wolltet oder und so weiter. Wie ihr es vielleicht gemerkt habt, also in den letzten Wochen und fast schon Monaten läuft der Podcast schon regelmäßig an. Also wir haben einen ungefähr 2-Wochen-Rhythmus. Ob es jetzt beim Donnerstag bleiben wird, an dem Datum, dass wir dort neue Podcasts machen, weiß ich noch, bin ich mir noch nicht komplett sicher. Hängt davon ab, wann wir das jetzt im Aufnahmerhythmus wieder, wenn es mit der TV-Sendung losgeht, dann durchziehen können. Wir wollen ja auch nicht, dass die Themen dann teilweise zu veraltet sind. Aber ihr könnt euch schon mal auf jeden Fall darauf einrichten, dass ihr in einem 2-Wochen-Rhythmus auf jeden Fall einen neuen Cast haben werdet. Wie gesagt, das erste wird dann der zweite Teil des Strategiespiele-Casts sein. Und hiermit sage ich schon mal im Stellvertreten für alle Leute, die jetzt nicht hier sind, während ich das aufnehme am Wochenende, sage ich Tschüss und Bye-bye. Thank you.